wir alle Redner nicht mehr begrüßen braucht, denn wir haben uns inzwischen ja alle schon recht gut kennengelernt. Herr Reinalter wird also über die demokratischen Bewegungen im deutschen Bereich von 1789 an bis 1848, also bis hin auf die Revolution von 48 sprechen. Herr Reinalter hat ja in Innsbruck an der Universität ein langfristig angelegtes Forschungszentrum für diese demokratischen radikalen Bewegungen, sodass er also aus einer Fülle von Vorarbeiten hier vortragen kann. Cercheremo di tradurre come ieri ogni tanto una breve sintesi di quello che ha detto il collega Reinalter. Bitte sehr. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das welthistorisch bedeutsame Ereignis der Französischen Revolution wird in der neueren Geschichtsschreibung zu Recht als wichtige Übergangsphase bezeichnet, in deren Verlauf grundlegende Veränderungen der politischen, der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse Frankreichs erfolgten. Die Bedeutung dieses revolutionären Geschehens liegt jedoch nicht nur in der Beseitigung der alten gesellschaftlichen Zustände, sondern auch darin, dass es im Rahmen einer sich über mehrere Jahrhunderte erstreckenden bürgerlichen Emanzipationsbewegung neben den tatsächlich durchgesetzten politischen Veränderungen in Frankreich verschiedene, nicht unbedeutende gesamteuropäische Wirkungen hervorrief. Dabei muss allerdings bedacht werden, und hier nehme ich noch einmal Bezug auf meinen gestrigen Diskussionsbeitrag, dass nicht allein die Auswirkungen der Französischen Revolution, nicht nur die Krise des Absolutismus, nicht nur die altständischen Oppositionsbestrebungen oder die Neuordnung Napoleons eine wichtige Zäsur der politischen Öffentlichkeit und des Ideologisierungsprozesses bilden, sondern auch oder gerade die Aufspaltung der Aufklärung in politische Strömungen. Die späteren politischen Ereignisse wirkten sich lediglich verstärkend auf diesen Prozess aus, konnten aber nicht mehr strukturierend eingreifen. Daher scheint mir die Aufklärung die entscheidende ideologische Wurzel für den frühen Liberalismus, Demokratismus, Sozialismus und auch Konservativismus. Auch an der Entstehung der Jakobinerbewegung in Mitteleuropa hatte die Aufklärung einen entscheidenden Anteil, da sie gleichsam die ideologische Grundlagen für den Politisierungs- und Emanzipationsprozess der literarischen und philosophischen Intelligenz bildete. Der Jakobinismus, der hier nun als erste demokratische Strömung nach dem Ausbruch der Französischen Revolution genauer betrachtet werden soll, dieser Jakobinismus litt in Deutschland und auch in Österreich besonders stark am Fehlen materieller Voraussetzungen für eine Revolution. Er erhielt seine Impulse in erster Linie aus Frankreich und aus der Einsicht in die Notwendigkeit einer Veränderung der gesellschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse. So blieben die verschiedenen Bewegungen Ende des 18. Jahrhunderts, darunter finden sich auch spontane Hungerrevolten, die gar keinen direkten Zusammenhang zur Französischen Revolution aufweisen, letztlich regional begrenzt und konnten keine revolutionäre Umwälzung bewirken. Zwar hatte der Jakobinismus durch die Ausrichtung auf Frankreich, auf naturrechtliche Normen und die eigenen sozialen Erfahrungen ein relativ gefestigtes ideologisches Gerüst, das jedoch durch die fehlenden materiellen Voraussetzungen zu keiner allgemeinen Revolutionierung führen konnte. Hinzu kam noch die ökonomische und gesellschaftliche Rückständigkeit, und das im Vergleich zu England und Frankreich sich erst mit Verspätung und unter großen Schwierigkeiten herausbildende Bürgertum. Ein revolutionäres Bewusstsein bestand bei den Volksmassen kaum, da in den zersplitterten Territorien noch schwierige Lebensbedingungen herrschten. so mussten die Jakobiner unter diesen ungünstigen Verhältnissen und Voraussetzungen erst den Versuch unternehmen, die Revolution in Gang zu setzen. Wie schwierig und wie komplex diese Aufgabe war, beschrieb kein geringerer als Georg Forster 1792. Ich möchte diese Passage wörtlich hier kurz zitieren. Ich bleibe dabei, dass Deutschland zu keiner Revolution reif ist und dass es schrecklich, grässlich sein wird, sie durch das halsstarrige Bestehen auf die Fortsetzung des unglückseligsten aller Kriege unfehlbar vor der Zeit herbeizuführen. Unser rohes, armes, ungebildetes Volk kann nur wüten, aber nicht sich konstituieren. Forster und andere Jakobiner gaben jedoch trotz dieser Probleme nicht auf, sondern wollten ihre revolutionären Aktivitäten mit Hilfe der Franzosen und durch den Anschluss an die Französische Republik zum erhofften Erfolg führen. Es ist etwas schwieriger zu übersetzen in der langen Sätze. Allora, innanzitutto viene detto che la rivoluzione francese va vista come una fase di transizione con cambiamenti radicali e essenziali, con le note ripercussioni per tutta l'Europa. Poi Reinhard tornava subito alla discussione fatta ieri, cioè alla sua impressione che non solo la rivoluzione, ma già l'illuminismo avesse causato e iniziato tutte le tendenze le quali hanno poi attuato questi cambiamenti. La divisione dell'illuminismo in varie tendenze e secondo lui in varie tendenze politiche e secondo lui alla base di tutti i cambiamenti avvenuti nell'illuminismo c'è la radice essenziale per il primo liberalismo, per il primo democratismo e anche per il primo conservatismo. E l'illuminismo è stato essenziale e creativo anche per il nascere del movimento giacobino, già perché l'illuminismo creava una società politica, una partecipazione attiva dei ceti colti alle discussioni politiche. I giacobini erano i primi a capire o a credere che era necessario un cambiamento radicale, spirituale, culturale, economico. E per loro erano essenziali, per le loro attività erano essenziali due cose, cioè l'orientamento verso la Francia e l'ideologia che era uscita dall'illuminismo. E questi giacobini si trovavano in Germania in una situazione difficile perché non esisteva una situazione veramente pre-rivoluzionaria, cioè mancava la situazione che avrebbe reso possibile questo cambiamento essenziale a causa della arretratezza economica e anche sociale, cioè a causa del fatto che la borghesia non si era ancora completamente sviluppato e anche per ragioni politiche in quell'impero diviso in tanti stati. I giacobini dovevano perciò tentare di fare la rivoluzione o di preparare la situazione perché maturasse la rivoluzione. E qui ha citato Georg Forster, un lungo citato, in cui Forster dice e deplora che la Germania non è ancora matura per la rivoluzione e alla fine diceva che perciò questi giacobini tedeschi si rivolgevano ancora più e direttamente alla Francia rivoluzionaria. Ein wichtiges Zentrum zur Entfaltung revolutionärer Tätigkeiten stellte für die deutschen Jakobiner der norddeutsche Raum dar, weil dort die materiellen Voraussetzungen und die Entwicklung der Klassenverhältnisse durch den Charakter Hamburgs als freie Reichs- und Hansestadt für eine Revolution günstigere Bedingungen als in anderen Gebieten Deutschlands boten. Auch die im Zuge der Französischen Revolution sich vollziehenden Veränderungen im Elsass übten einen großen Einfluss auf deutsche Intellektuelle aus. Zudem waren die konstitutionell eingestellten Bischöfe am Priesterseminar und an der Bischöflichen Universität in Straßburg daran interessiert, als Ersatz für die Abwanderung eidverweigender Priester deutsche Gelehrte für eine Tätigkeit in Straßburg anzuwerben. Dadurch erhofften sich die deutschen Intellektuellen bei einer Übersiedlung ins Elsass Möglichkeiten auf persönliche und politische Entfaltung, und so ist es verständlich, dass 1791-92 zahlreiche deutsche Gelehrte nach Straßburg kamen, wie zum Beispiel Eulogius Schneider oder Georg Friedrich Pape oder auch Karl Klauer, Friedrich Buttenschön, Cotta und Anton Josef Dorsch. Sie alle taten sich durch rege publizistische Aktivitäten hervor, wie zum Beispiel Klauer, der zwei Flugschriften verfasste, die in Deutschland kursierten: Der Kreuzzug gegen die Franken und Sendschreiben an alle benachbarten Völker Frankreichs zum allgemeinen Aufstand. Die deutsche Intelligenz wollte von Straßburg aus durch Flugschriften, durch Zeitungen, Gedichte eine Veränderung der sozialen und politischen Zustände erwirken und die Bevölkerung im süddeutschen Raum zur Revolution aufrufen. Das von Cotta herausgegebene Straßburgische politische Journal wandte sich ausdrücklich an die süddeutsche Bevölkerung, um sie in die Ideen der Revolution einzuführen. Darüber hinaus bestand auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Straßburger und Mainzer Jakobinern während der Phase der Mainzer Republik. So gingen Barbe und Dorsch nach Mainz, denen später auch Klauer und Cotta folgten. Außerdem gab es auch enge Verbindungen zwischen dem Mainzer Jakobinerclub und dem Straßburger, die sich unter anderem darin auswirkten, dass die Statuten des Straßburger Clubs den Mainzer Jakobinern als Vorlage bei der Ausarbeitung ihrer Ordnung der Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit dienten. Leider fehlt bis heute eine quellenfundierte Gesamtdarstellung über deutsche Emigranten im Elsass, sodass eine abschließende Beurteilung revolutionärer Aktivitäten deutscher Jakobiner im Elsass noch nicht möglich erscheint. Weitere Jakobiner wirkten besonders in Mainz und in den Rheinlanden, in Süddeutschland und in der Habsburger Monarchie, hier besonders in Wien, in Ungarn, in Siebenbürgen, in Kroatien, Böhmen, Kärnten und Krain, in der Steiermark, in Oberösterreich, in Tirol und in Vorarlberg. In Mainz entstand 1793 für kurze Zeit das erste auf der Grundlage der Volkssouveränität aufgebaute republikanische Staatswesen auf deutschem Boden. Genauere Kenntnisse über den Verlauf und die Probleme der Mainzer Revolution von 1792-93 verdanken wir vor allem den Forschungen Heinrich Scheels. Im Vergleich zu Straßburg und Mainz waren die Bedingungen für eine jakobinische Oppositionsbewegung gegen den Feudalismus im süddeutschen Raum bedeutend schwieriger, zumal dort das Gebiet territorial stark zerrissen war. Der Einfluss der Französischen Revolution bewirkte jedoch auch hier eine Erschütterung der bestehenden Verhältnisse, die natürlich nicht überschätzt werden darf, und förderte die antifeudale Bewegung im württembergischen und bayerischen Raum, die schon teilweise vor 1789 bestand. Die Wirkungsmöglichkeiten für eine jakobinische Aktivität waren jedoch so gering, dass oppositionelle Kräfte wie etwa Georg Kerner oder Friedrich Cotta lieber den Weg ins französische Exil wählten. Auch am Oberrhein kam es zu verschiedenen revolutionären Bewegungen, deren Führer sich nicht mehr mit einem verbalen Bekenntnis zu den Revolutionsprinzipien von 1789 begnügten, sondern an konkreten Umsturzplänen arbeiteten. Dunque, partendo dal giudizio di Forster che la situazione in Germania non era ancora matura, Reinhardt cerca di individuare i pochi centri delle attività dei giacobini in Germania e dice che un primo centro importante è stato nella Germania settentrionale, soprattutto a Amburgo, città libera, dove c'erano alcune delle premesse materiali e sociali per questo movimento, già perché esisteva una classe borghese sviluppata. Più influente però pare sia stata l'Alsazia in cui il vescovo e quella parte del clero che avevano accettato la Costituzione francese, che quelli cercavano di avere dei dotti, dei professori tedeschi da rimpiazzare quei preti che si erano rifiutati a giurare e che avevano lasciato le loro cattedre, e che proprio perciò... Wann ist der Zug der Gelehrten nach Straßburg? Sehr früh, nicht? Sehr früh. Nel 91 o 92 vanno non pochi professori, dottori tedeschi a Strasburgo come Eulogius Schneider, Pape Clauer Cotta, e da Strasburg e a Strasburg loro hanno fatto una vasta pubblicistica con la quale cercavano di agire da Strasburgo sugli intellettuali tedeschi e soprattutto sugli gli intellettuali della Germania meridionale. Citava alcuni scritti e poi Cotta con il suo giornale che veniva scritto proprio per i simpatizzanti in Germania. Però ha osservato che manca ancora un lavoro sintetico, una Gesamtdarstellung di quelle attività degli emigrati giacobini tedeschi in Alsazia. Alcune influenze concrete si sanno, così per esempio le influenze che questi emigrati a Strasburgo hanno avuto sul movimento analogo a Magonza in Renania. Il club giacobino di Magonza fece il suo statuto secondo l'esempio del club di Strasburgo, e Magonza è stata poi in Germania il primo vero centro del movimento, il movimento che era il movimento di una minoranza, esisteva nella Renania, in quasi tutti i Länder dell'Austria, soprattutto a Vienna, però a Magonza, cioè praticamente sotto la presenza dei francesi, fu fondata nel 1793 la prima repubblichina giacobina fondata sul principio della sovranità del popolo. Mentre la situazione nella Germania meridionale era più difficile già a causa della divisione in vari stati, però c'era lì un movimento antifeudale che risaliva in parte già all'epoca prima della rivoluzione, e questo movimento era attivo in Baviera e in Württemberg. Però anche adesso si doveva rendersi conto che le possibilità di azioni erano scarse, con la conseguenza che di nuovo non pochi di questi giacobini della Germania meridionale preferivano l'esilio francese a una attività con poche possibilità di successo nella propria patria. In verschiedenen Aufrufen wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Aufstandsbewegung im Oberrheinischen zu unterstützen. Da in Süddeutschland Zensur und politische Verfolgungen stark ausgeprägt waren, gab es dort auch keine revolutionären, regelmäßig erscheinenden Presseorgane. Dafür wurde die Auseinandersetzung mit dem Feudalismus konspirativ durch eine Fülle von Agitationsformen, wie etwa anonyme Flugschriften, Aufrufe und Gedichte, geführt. In Norddeutschland kam es im Unterschied zum süddeutschen Raum zu einer viel stärkeren Ausbildung der Klassenkräfte, wobei hier besonders Hamburg als Handelsplatz und Gewerbestadt eine Sonderstellung einnahm. Neben einem relativ starken, zum Teil liberalen Bürgertum gab es dort eine breite Unterschicht, die größtenteils in sehr dürftigen sozialen Verhältnissen lebte. So war jeder 12. Bewohner auf die öffentliche Fürsorge angewiesen. Diese schroffen Gegensätze führten zu sozialen Unruhen und zu Volksaufständen, die im ausgehenden 18. Jahrhundert unter dem Einfluss der Französischen Revolution zunahmen. In Kiel und Altona bildeten sich 1792-93 plebejische Jakobinerclubs, die durch Flugschriften die Öffentlichkeit auf die Missstände aufmerksam machten. Obwohl die sozioökonomischen Voraussetzungen für ein Bündnis zwischen Bürgertum und unteren Bevölkerungsschichten in Hamburg günstiger waren als im übrigen Deutschland, kam es aber dennoch zu keiner Zusammenarbeit, da Hamburg reichsfreie Stadt war und das Bürgertum besondere spezifische Interessen vertrat. Ein Vorteil im Vergleich zu Süddeutschland war hingegen sicher die Pressefreiheit im dänischen Altona. Dadurch konnte eine Anzahl von jakobinischen Journalen entstehen, die zum Beispiel Rebmann veranlassten, seine Schriften in Altona drucken zu lassen. Durch ihn, der 1795-96 auf der Flucht aus Erfurt zum Altonaer Demokratenzirkel stieß, bekam die oppositionelle Bewegung einen neuen Auftrieb. Sie konnte sich aber letztlich nicht entscheidend durchsetzen, zumal eine gemeinsame Aufgabe, die Bürgertum und untere Schichten zusammengeführt hätte, ebenso wie die Unterstützung durch die Franzosen fehlten. Daher konnten sich die politischen Aktivitäten der norddeutschen Jakobiner eigentlich nur im literarischen Bereich entwickeln. Die Französische Revolution wirkte sich auch auf die Rheinlande aus, die sich sozioökonomisch und politisch ähnlich darboten wie Süddeutschland. In Köln wurde schon anfangs der 90er Jahre ein Jakobinerclub gegründet, doch wurde die oppositionelle Intelligenz erst nach dem Sommer 1794, also nach der Besetzung des größten Teils des Rheinlandes durch die Franzosen, stärker. Sie trat nun in der Öffentlichkeit für eine grundlegende Änderung der sozialen und politischen Verhältnisse ein. Im Einflussfeld der französischen Ereignisse lebten auch die lokalen Unruhen in Köln, in Aachen, Trier und in anderen Gebieten des Rheinlandes wieder auf. In Speyer, Worms, Landau und Aachen und anderen Orten entstanden Jakobinerclubs, die jedoch das bestehende System kaum ernsthaft gefährden konnten. Die Situation war nun für die rheinischen Jakobiner bedeutend schwieriger als noch 1792-93, da die in der Zwischenzeit in Frankreich mächtig gewordenen Termitorianer die Rheinlande als erobertes Gebiet ansahen. Sie förderten die oppositionellen Kräfte im Linksrheinischen nur insofern, als sie für ihre Ziele eingesetzt werden konnten, standen ihnen aber ansonsten sehr misstrauisch gegenüber. In der zeitgenössischen Publizistik finden sich wichtige Hinweise auf die Auseinandersetzung mit den aus Frankreich einströmenden revolutionären Ideen in der Rheinpfalz, die gleichzeitig interessante Quellen zur Sozialgeschichte, zur Zeit- und Gesellschaftskritik enthalten und wichtige Aufschlüsse zum Phänomen des Volkskrieges geben. Ein Wiederaufleben der Bestrebungen rheinischer Republikaner gab es erst wieder in der Zeit zwischen der endgültigen militärischen Eroberung der Rheinlande Ende 1796 und dem Frieden von Campo Formio 1797, wo die offizielle Abtretung des linksrheinischen Gebietes an Frankreich gegen Annexionen im österreichischen und bayerischen Raum erfolgte. So entstand die cisrhenanische Bewegung, die durch Meinungsverschiedenheiten im Direktorium über die künftige Lösung der Rheinlande begünstigt wurde. Die Cisrhenanen formulierten ihre Forderungen mit aller Schärfe, doch waren ihre republikanischen Aktivitäten letztlich doch gescheitert, da der Anschluss an Frankreich für die Bevölkerung nicht die erwarteten Auswirkungen brachte. Soweit also zur Situation in Deutschland und nun kurz zur Habsburger Monarchie. Bitte. Avevo dimenticato di citare i lavori di Scheel sui Giacobini a Magonza. Dunque, Reinhard descrive un po' il panorama del movimento nelle varie zone della Germania e dice che nella Germania meridionale c'era la censura abbastanza dura che poteva impedire attività dirette, così che queste attività si limitavano a proclami, a scritti clandestini, a poemi in cui si chiedevano degli aiuti per i moti al Reno superiore, che invece nella Germania settentrionale, alla quale poi è tornato nella sua trattazione, la situazione era più idonea, più preparata, già per il già citato fatto di Amburgo, con la sua borghesia e anche col contrasto economico-sociale tra la classe media, tra la classe borghese e i ceti inferiori, i ceti poveri, in Amburgo dove ogni dodicesima persona aveva bisogno di soccorsi pubblici. Che però la borghesia e questo quarto ceto avevano degli interessi molto diversi e che perciò la borghesia non era pronta ad una collaborazione con questi poveri, la borghesia era attiva soltanto per questi propri interessi specifici. Club Jacobini si mettevano assieme a Kiel e a Altona, che apparteneva allora alla Danimarca, c'era la libertà di stampa, così che proprio ad Altona le idee giacobine potevano essere diffuse più facilmente, ed è per esempio Repmann che fuggendosi da Erfurt arriva a Altona e cerca di riattivare il club e di allargare le attività, però anche lui non è riuscito a mettere assieme le due classi sociali. E anche Reitman non è riuscito a fare granché, anche perché gli mancava l'aiuto francese. E qui passiamo ad un altro argomento che fu poi trattato ad esempio di Colonia e della Redania in genere, dove per esempio a Colonia c'era un club giacobino già dal 1790, più forte dopo l'arrivo delle truppe francesi nel 1794, molti locali a Colonia, a Aquisgrana, a Treviri, fondazione di club anche in altre città, per esempio del Palatinato, però con i cambiamenti che avvenivano in Francia, le autorità francesi e i generali francesi aiutavano questi club soltanto in quanto servivano ai loro interessi, cioè non aiutavano i veri scopi e i veri interessi e intenzioni di questi club. Tra il 1796 e il 1797, cioè tra l'arrivo definitivo dell'armata francese in tutta la Renania e la pace di Campoformio, quando un momento il destino della Renania sembrava ancora incerto, vediamo attività più forte e più politici del movimento, però per esempio il movimento cisrenano, ma anche queste attività repubblicane fallivano proprio perché non trovassero l'appoggio delle autorità francesi. E adesso Reinhard sta passando alla monarchia asburgica. Auch in der Habsburger Monarchie stießen die Ideen der Französischen Revolution auf großes Interesse, zumal die Sozialstruktur des Landes zurückgeblieben war, der österreichische aufgeklärte Absolutismus politische Grenzen hatte und durch die Reformen Josef II. Und Leopolds II. Bei breiteren Volksschichten die Hoffnung geweckt wurde, dass sich das Ziel der Reformer, nämlich die Umwandlung der Habsburger Monarchie in ein konstitutionelles Staatswesen ohne Revolution, also auf dem Wege von Reformen, verwirklichen ließe. Unter Franz II. Wurden jedoch nicht zuletzt unter dem Einfluss der revolutionären Ereignisse in Frankreich die von seinen Vorgängern durchgeführten Reformen jäh eingestellt. Dieser plötzliche politische Kurswechsel hatte nicht nur die Hoffnungen der sozialen Mittel- und Unterschichten auf soziale und politische Besserstellung zerstört, sondern gleichzeitig auch die politische Bewegungsfreiheit von Adel und Geistlichkeit wieder erweitert. Nicht alle ehemaligen Reformer und Josephiner zogen sich trotz dieser restaurativen Bestrebungen aus der Politik zurück, sondern versuchten in den Jahren 1792 bis 1794 durch verschiedene Aktivitäten sich gegen die Restaurationspolitik der neuen Regierung zu wenden und auf den Kaiser bzw. auf dessen Mitarbeiter einzuwirken. In diesem Zusammenhang ist wohl zu Recht in der neueren Jakobinerforschung von einer bewussten Opposition außerhalb des Rahmens der privilegierten Stände in der Habsburger Monarchie gesprochen worden, von der der Weg zum Jakobinismus nicht mehr allzu weit war. Noch zahlreicher als in Österreich waren die Anhänger der Französischen Revolution in Ungarn, wo sich im ausgehenden 18. Jahrhundert radikal-demokratische Gesellschaftsgruppen herausgebildet hatten, die die Herrschaft der Habsburger abschütteln wollten. Also hier spielt vor allem die nationale Komponente eine wichtigere Rolle. War der Großteil dieser Opposition zunächst noch auf Reformen ausgerichtet, so wandelte sich diese Auffassung unter dem Einfluss der Französischen Revolution und nicht zuletzt aufgrund der Enttäuschung unter Franz II. Grundlegend. Die Oppositionellen traten nun für eine radikale Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse ein. In Wien gab es mehrere locker miteinander verbundene Gruppen, deren Mitglieder sich teilweise von den Freimaurerlogen herkannten. Sie pflogen untereinander einen regen gesellschaftlichen Verkehr. Die praktischen Wirkungsmöglichkeiten der Jakobiner in Österreich, Ungarn und Böhmen wurden durch Pressezensur, durch Polizeikontrollen und Spitzelwesen stark erschwert und ließen daher nur eine politische Arbeit im Untergrund zu. Die Verbreitung der revolutionären Propaganda war nur handschriftlich und konspirativ möglich. Die jakobinische Propaganda richtete sich in erster Linie auf Bauern und städtische Unterschichten, da sich dort aufgrund der zurückgebliebenen Sozialstruktur kein bündnisfähiges Bürgertum entwickeln konnte. Unter diesen schwierigen Bedingungen versuchten nun die österreichischen Jakobiner durch literarische Kleinformen und durch bewusste Verwendung von Dialektformen ihre Adressaten anzusprechen. Die Illegalität, zu der sie gezwungen waren, wirkte sich natürlich auch auf die Ausbildung praktisch-politischer Kampfformen negativ aus, sodass außer einigen Revolutionsplänen nichts entwickelt und auch nichts organisiert werden konnte, was den konkreten Verhältnissen entsprochen hätte. Die Jakobiner in Deutschland und Österreich haben keine geschlossene, keine einheitliche Gesellschaftstheorie entwickelt, die für die praktische Umsetzung tauglich gewesen wäre. Doch lassen sich zumindest einige interessante gemeinsame ideologische Grundelemente aufzeigen, die gleichsam die Basis ihrer Agitationsformen bildeten. Passando all'Austria, Reinhardt sostiene che le idee rivoluzionarie giacobine incontravano grandi interessi, soprattutto perché ormai si vedeva che il riformismo illuminato aveva i suoi limiti, mentre dall'altro canto proprio questo illuminismo riformato aveva creato e diffuso la speranza che la monarchia asburgica potesse cambiarsi senza rivoluzione in un sistema, in un regime costituzionale. E queste speranze c'erano e creavano una situazione di aspettativa verso la rivoluzione francese, e queste speranze furono stroncate negli anni 1790 sotto Francesco II, il quale non continuava la politica di suo padre e di suo zio, ma la cambiava radicalmente. La svolta restauratrice del giovane imperatore dava più spazio, di nuovo spazio d'azione alla nobiltà e al clero, e deludeva i riformisti più conseguenti. E così vediamo che tra il 1992 e il 94 non pochi fautori delle riforme giosefine cercavano di influenzare di nuovo l'imperatore e i suoi collaboratori, però senza successo. E da questo atteggiamento, che cercava di proseguire le riforme giuseppine, nasce una certa vicinanza alle idee giacobine. Più radicale era l'opposizione in Ungheria, dove l'elemento nazionale e l'argomento emotivo nazionale diventa più forte, e proprio sotto Francesco II, in reazione alla sua politica, nasce in Ungheria la volontà ad un cambiamento radicale anche sociale, cioè delle strutture sociali. C'è poi la massoneria, che ha creato dei centri per la diffusione delle idee giacobine a Vienna, in Boemia e in Ungheria. Però nell'Austria di Francesco II non c'era soltanto la censura severa, ma c'era la polizia molto vigilante, la quale impediva una libera circolazione delle idee, e così questi club e questi gruppi si vedevano costretti a lavorare soltanto nella clandestinità. E siccome non esisteva una borghesia matura per i desideri, per le idee dei giacobini, si credeva di dover rivolgersi soprattutto ai contadini, alle classi inferiori, e perciò abbiamo anche tutta una pubblicistica in dialetto che cerca proprio di parlare il linguaggio di questi contadini, e abbiamo soprattutto questa illegalità alla quale è costretto il movimento. Così non era possibile di creare una politica concreta e pratica, ci si limitava a diffondere degli scritti e poemi, per esempio. Diceva alla fine che i giacobini in Germania e in Austria non hanno sviluppato, non sono riusciti a formulare una teoria sociale generale, però, und da geht's jetzt also weiter. Bei diesen Ansätzen zu einer Gesellschaftstheorie kam es zu sehr starken Überschneidungen mit aufklärerisch-frühen liberalen Auffassungen, und dies hängt nach meiner Auffassung mit der politischen und ideologischen Situation im ausgehenden 18. Jahrhundert in Deutschland und Österreich und mit den eingangs schon erwähnten konkurrierenden politischen Strömungen zusammen, die sich um 1770 zu entwickeln begannen und dann später unter dem Einfluss der Französischen Revolution schärfere Konturen erhielten. Die politischen und sozialen Ziele der Jakobiner waren, wenn man von kleineren territorialen Schwerpunktverlagerungen absieht, auf eine Umwandlung der bestehenden monarchisch-absolutistischen Staatsform in einen parlamentarischen Rechts- und Verfassungsstaat ausgerichtet. In Österreich, wo zwischen einem gemäßigteren und radikaleren Flügel der Jakobiner unterschieden werden muss, begnügte sich die erste Gruppe mit einer konstitutionellen Monarchie, während die Radikalen eine revolutionäre Veränderung der politischen und sozialen Verhältnisse anstrebten. Die deutschen Jakobiner vertraten die Auffassung, dass eine neue, festere Grundlage für eine nationale Entwicklung nur durch eine gewaltsame Beseitigung der alten Reichsverfassung und Konstitution möglich sei. Aus diesem Grund lehnten sie auch die Anpassung an die bestehenden politischen Verhältnisse ab und vermieden es, mit den herrschenden Partikulargewalten Abkommen abzuschließen und Kompromisse einzugehen. Da sie sehr stark an die Regeneration ihres Landes glaubten, die sie durch eine Volkserhebung zu erreichen hofften, war es notwendig, die Unzufriedenheit der Bauern und der Stadtarmut in Revolutionsbereitschaft und Umsturzwillen zu verwandeln, wobei die Ausrichtung auf die Revolution auch eine soziale Besserstellung der unteren Bevölkerungsschichten mit einbezog. Um dies zu verwirklichen, mussten auch die durch Abstammung und Bildung bedingten und vom Absolutismus gestützten Schranken zwischen Reichen und Armen, Besitzenden und dem gemeinen Haufen beseitigt werden. Die deutschen und österreichischen Jakobiner waren davon überzeugt, dass mit der bürgerlichen Emanzipation auch die allgemeine menschliche Befreiung erzielt werden könnte und dass alle bürgerlichen Gleichheits- und Freiheitsforderungen wirkungslos bleiben mussten, wenn nicht mit dem Volk und für das Volk politische Rechte durchgesetzt werden. Durch diese Einsicht hoben sich die deutschen Jakobiner, worauf besonders Walter Graf verwies, von den liberalen Aufklärern ab, die im Jahre 1789 den Ausbruch der Französischen Revolution zunächst noch mit Begeisterung aufnahmen, sich aber dann immer stärker von ihr distanzierten und schließlich die Jakobinerherrschaft gänzlich ablehnten. Die Grenzziehung Grabs zwischen liberalem und demokratischem Gedankengut scheint mir jedoch in der Praxis sehr problematisch. Und zwar, weil die ideologischen Unklarheiten eben darauf zurückzuführen sind, dass die französische Staatsverfassung von 1791 unterschiedliche Theorien miteinander zu vereinbaren versuchte. Und so fließen in Deutschland und Österreich die Grenzen zwischen liberalen, gemäßigten und radikalen Jakobinern sehr stark ineinander, was letztlich auch auf den Verlauf der revolutionären Ereignisse in Frankreich, also auf die verschiedenen Phasen der Französischen Revolution zurückzuführen war. Und hier scheint mir Grab zu wenig zu differenzieren. In ihrer Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Zuständen gingen die Jakobiner von den politischen und staatsphilosophischen Theorien Rousseaus aus, dessen Schriften in Deutschland und Österreich trotz des Verbots durch die Zensur rasche Verbreitung fanden. Hier noch mal. Dunque, non esisteva una vera unica teoria della società, però molti inizi, molti primi passi ad una tale teoria e molti di questi pensieri erano simili, sì, erano simili a dei pensieri liberali e degli illuministi, sia a causa della situazione concreta, sia anche a causa del fatto di cui parlava prima, che dal 1770 l'illuminismo si era diviso, l'illuminismo aveva creato, aveva procreato varie tendenze politiche e tra gli scopi politici degli giacobini, soprattutto austriaci, c'è soprattutto il cambiamento della Costituzione dello Stato verso uno Stato parlamentare e diritto, con una differenza tra i più moderati e i più radicali. I moderati volevano giungere alla monarchia costituzionale, mentre i radicali chiedevano un cambiamento più radicale, essenziale, di tutte le strutture politiche. E i giacobini tedeschi, che qui sono distinti da quelli austriaci, se ho capito bene, volevano la liquidazione totale della Costituzione dell'Impero, perché credevano che sulla base di questa tradizionale Costituzione non potevano realizzare le loro speranze, non volevano fare dei compromessi con le dinastie e cercavano di usare lo Stato, ja, wie sagt man, Unzufriedenheit, lo scontento dei contadini e ceti inferiori nelle città, e cercavano di sviluppare questo atteggiamento in un vero atteggiamento rivoluzionario. E i giacobini tedeschi proclamavano anche l'uguaglianza di tutte le classi sociali, volevano abolire le distinzioni che esistevano tuttora. I veri giacobini tedeschi credevano o speravano che il movimento di emancipazione borghese potesse diventare un movimento di liberazione più generale, con il popolo e a favore del popolo, con uguali diritti a tutti. E qui Walter Grab, il quale ha studiato, come sapete, molto questo movimento, cerca di distinguere, lui fa la distinzione tra liberali e democratici, però osserva Reinalter che Grab distingue forse troppo poco, wenn ich richtig verstehe, unterscheidet zu wenig bei Grab zwischen den verschiedenen Phasen der französischen Revolution, die rückwirkten auf die Grenzziehung zwischen liberalen Aufklärern und Demokraten. Sì, allora lui distingue troppo poco tra le varie fasi della rivoluzione francese, che avevano le loro ripercussioni, e non vede abbastanza che, per esempio, la Costituzione francese del 1791 contiene varie possibilità di interpretazioni. Allora, ma forse torneremo poi a quella critica a Grab. Und was kommt jetzt? Jetzt möchte ich ganz kurz auf den Einfluss Rousseaus eingehen. Der Einfluss Rousseaus wirkte sich besonders in der Auffassung aus, dass eben die deutschen Jakobiner betonten, nur jene Macht als gesetzmäßig anzuerkennen, die von allen Volksschichten akzeptiert wird und durch deren Einwilligung erst die Legitimation erhält. Sie beriefen sich auf die Volkssouveränität, auf die Grundsätze der Volkssouveränität in Deutschland und Ungarn, auch auf die nationale Selbstbestimmung, und bezeichneten die bestehenden feudalen Rechtsverhältnisse als Verletzung der Natur des Menschen. Da die bestehende Privilegienordnung im Widerspruch zur nationalen, zur natürlichen Freiheit und zur Gleichheit des Menschen stand, waren die Jakobiner bestrebt, beides wiederherzustellen und damit die bestehende Privilegienordnung zu beseitigen. Es sei sogar Pflicht des politisch mündigen Staatsbürgers, betonten sie, sich gegen die despotische Herrschaft aufzulehnen, und sie waren davon überzeugt, dass die natürlichen und unveränderlichen Menschenrechte, hier waren sie auch von Paine beeinflusst, von keinem Gesetz des Monarchen außer Kraft gesetzt werden dürfen. Viele Jakobiner waren neben ihrer Gesellschaftskritik auch religionskritisch und antiklerikal eingestellt, machten sich atheistische Auffassungen zu eigen, ließen sich stark vom Materialismus französischer Aufklärer beeinflussen und wandten sich gegen metaphysische Denkweisen, Mystizismus und Aberglauben. Ihre antiklerikale Haltung resultierte zum Teil aus der Tatsache, oder vielleicht primär aus der Tatsache, dass sie in der transzendenten Begründung der Monarchie von Gottes Gnaden und im Bündnis zwischen Thron und Altar wichtige Stützpfeiler der absolutistischen Macht sahen. Was den demokratischen Gleichheitsbegriff betraf, gingen sie über die von den liberalen Aufklärern geforderte Rechtsgleichheit hinaus und erkannten, dass trotz der formellen Gleichstellung der Staatsbürger vor dem Gesetz die politischen Rechte in der Realität nur den Besitzenden zustanden. Da sie davon überzeugt waren, dass die Rechte der Menschen aus ihrer Natur, nicht aber aus ihrem Vermögen und Besitz stammten, traten sie für die von Privateigentum losgelöste politische Gleichheit ein und wollten so die Mitbestimmung aller Bürger an staatlichen Entscheidungen erreichen. Ihre Hoffnungen auf Beseitigung der alten, auf dem Vorrecht der Geburt ruhenden ständischen Ordnung und die Erringung politischer Gleichheit für jeden wurden jedoch durch den Verlauf der Französischen Revolution zerstört, da trotz Beseitigung des Privilegiensystems die sozialen Abstufungen weiterhin bestehen blieben. Die Jakobiner kannten zwar diesen Widerspruch, waren aber offenbar nicht in der Lage, seine tieferen Ursachen und Gründe zu erkennen, die letztlich auf den ökonomischen Entwicklungsstand der Gesellschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts zurückzuführen waren. In Deutschland kam noch die Besonderheit hinzu, dass die Jakobiner auch vor der Aufgabe standen, nicht nur eine politische und soziale Veränderung anzustreben, sondern darüber hinaus die Lösung der nationalen Frage ins Auge zu fassen. Ihr Bemühen war daher nicht nur auf die Ersetzung der absolutistischen Herrschaft durch parlamentarische Verfassungen gerichtet, sondern anstelle der partikularen Zwergdespotien einen einheitlichen Nationalstaat aufzurichten. Eine genaue Analyse der Ansätze dieser jakobinischen Gesellschaftstheorien zeigt mehrere ideologische Bestandteile. Bitte. Ha parlato largamente delle influenze che venivano da Rousseau e i giacobini tedeschi che accettavano questi pensieri in pieno dicevano che è legittima soltanto quel potere che è accettato da tutte le classi, che ha il consenso di tutte le classi, perciò chiedevano la sovranità del popolo e in Germania e in Ungheria parlavano anche della necessità della soluzione nazionale. Si voleva abolire tutto l'ordine esistente perché questo ordine feudale contraddiceva alla natura dell'uomo. Volevano restituire i diritti naturali e inviolabili dell'uomo. Molto dura c'è stata la critica contro la religione e molto attivo l'anticlericalismo di questi giacobini, già perché le monarchie sostenevano di essere istituiti da Dio, già perché per la grazia di Dio sembrava di garantire l'ordine monarchico. E c'è anche in molti giacobini una netta tendenza materialista proveniente dal materialismo francese. Volevano perciò non soltanto la uguaglianza nel diritto come la chiedevano i riformatori illuministi, perché dissero che questa uguaglianza nel diritto avesse aiutato, avesse rafforzato soltanto la situazione dei ceti possidenti. Volevano la partecipazione attiva di tutti alle decisioni politiche. Però le grandi delusioni venivano dagli sviluppi in Francia, dove, come si sa, fu abolito l'ordine feudale, ma fu mantenuto l'ordine sociale nell'interesse della borghesia. Da qui la grande delusione anche di questi giacobini tedeschi, i quali però non si rendevano conto, non si rendevano abbastanza conto delle vere cause di questo contrasto avvenuto in Francia e fondato sulla situazione sociale della società, sulla situazione della società francese di quel tempo. Oltre a questo contrasto proveniente dagli sviluppi e dalla restaurazione in Francia, dalla specie di restaurazione bonapartista, la situazione giacobina in Germania era ancora più difficile, perché qui i giacobini non dovevano soltanto lavorare per creare lo Stato di Costituzione e Parlamento, cioè lo Stato costituzionale e parlamentare, ma perché qui avevano un secondo scopo altrettanto difficile da raggiungere, cioè l'unità nazionale. Volevano non soltanto superare l'ordine costituzionale negli vari stati, ma volevano superare la divisione della Germania in tanti stati. Besonders die deutschen Jakobiner wussten, dass sich das Prinzip der Volksverbundenheit nur in Verbindung von Theorie und Praxis verwirklichen ließ, ein Gesichtspunkt, der von den österreichischen Jakobinern nicht immer erkannt wurde. Ihre Revolutionspläne blieben aber letztlich, da die Mobilisierung der unteren Bevölkerungsschichten nicht im erwünschten Ausmaß gelang, im Ansatz stecken. Während ein Großteil der deutschen Jakobiner emigrierte oder dann unter Napoleon kaum mehr in Erscheinung trat, wurden die Jakobiner in der Habsburger Monarchie in Hochverratsprozessen abgeurteilt. Die Appelle der enttäuschten deutschen Jakobiner an die Franzosen, bei der Befreiung der Völker und ihren Despoten mitzuwirken, stießen 1799 nur mehr auf taube Ohren. Zwar hatte die Errichtung der Helvetischen Republik 1798 noch vorübergehend neue Hoffnungen geweckt, doch erklärte Bonaparte 1799 mit der Liquidierung der republikanischen Verfassung Frankreichs die Revolution endgültig für beendet, sodass die jakobinische Publizistik Anfang des 19. Jahrhunderts gänzlich verstummte. Wurden die Hoffnungen der meisten deutschen und österreichischen Jakobiner durch die Herrschaft Napoleons endgültig zerstört, nur mehr wenige revolutionäre Demokraten versuchten nach 1800 republikanische Vorstellungen zu vertreten, so war die neue Generation von Freiheitskämpfern, und damit komme ich jetzt zum zweiten Hauptteil meines Referats zur Restauration und zum Vormärz. Da können wir vielleicht hier doch nochmal. Gerne, ja. Darf ich dort das noch kurz zu Ende führen? So war die neue Generation von Freiheitskämpfern besonders bitter enttäuscht, da die alten Herrschaftsstrukturen im Großen und Ganzen, vielleicht mit Ausnahme Preußens, darüber hat ja Herr Weiß schon referiert, über die Reformen, erhalten geblieben. Diese enttäuschten, darunter vorwiegend Intellektuelle und Studenten, schlossen sich ab 1815 in Geheimzirkeln zusammen, um Wege und Möglichkeiten zu finden, ihr Vaterland zu regenerieren. In der nachrevolutionären Phase waren besonders die Universitäten Zentren des demokratischen Radikalismus geworden. Im Ideengehalt dieser Gruppen zeigten sich im Vergleich zur vorhergehenden Generation insofern Unterschiede, als sich diese nun nicht mehr auf das Gedankengut der Aufklärung beriefen, sondern sich auf das Denken der Romantik stützten. Diese Generation der romantischen Revolutionäre deren Aktivität im Wartburgfest 1817 ihren ersten Höhepunkt erreichte und die gegen die Restauration rebellierte, musste letztlich an ihren eigenen Widersprüchen scheitern, da ihre romantische Überhöhung der Feudalzeit eine neue ideologische Stützung der Staatsgewalten und der Herrschaftsstrukturen bedeutete. Dunque, alcuni elementi fondamentali del pensiero giacobino in Germania c'erano la richiesta dei diritti dell'uomo, Menschenrechte, dei diritti fondamentali, la creazione di un potere rivoluzionario, poi molto attivo il motivo patriottico nazionale e oltre a ciò un cosmopolitismo rivoluzionario. Così si potrebbe riassumere le speranze, gli scopi essenziali del movimento. E alcuni di loro, soprattutto in Germania, cercavano di coagulare teoria e praxi, e cercavano perciò di incitare il popolo, però non sono riusciti a mobilizzare il popolo nel senso rivoluzionario. E c'è proprio questa combinazione di teoria e prassi che mancava, come sostiene, in Austria. Verso la fine del secolo furono deluse tutte le speranze giacobine. Non pochi giacobini tedeschi dovevano andare in esilio mentre in Austria cominciavano i processi contro i giacobini. Nel 1798 la fondazione della Repubblica Helvetica aveva creato ancora un po' di speranze, però con Bonaparte che nel 1799 proclama la fine della rivoluzione, spariscono le ultime speranze e dopo il 1801 finisce più o meno la pubblicistica giacobina in Germania. Finisce così la prima grande e importante fase del movimento. Rinasce poi, ridiventa vivo un movimento giacobino 15 anni più tardi, tra i giovani che sono delusi che nonostante l'epoca francese sia rimasto il tradizionale ordine sociale. E questa delusione sociale si combina con la delusione nazionale e così nasce una nuova attività patriottica dopo il congresso di Vienna, o già nel periodo del congresso di Vienna, una attività che si svolge poi negli anni seguenti, soprattutto nelle università, e che trova un suo primo culmine al Wartburgfest del 1817. E la radice culturale di questo nuovo movimento giacobino non è più l'illuminismo, ma il romanticismo. Però il romanticismo porta ad un contrasto interno insolubile, perché siccome il romanticismo nuove la tradizione, siccome il romanticismo si avvicina alla storia e all'ordine sociale dei secoli passati, diventa inconciliabile con la volontà di cambiare radicalmente le strutture. Die Ideologie dieser neuen Generation, die war sehr unterschiedlich. Bei einigen Professoren und Studenten fanden sich neben romantischen Tendenzen auch radikale Vorstellungen, wie zum Beispiel bei Karl Völlen, der die Errungenschaften der französischen Jakobiner würdigte und im nationalen Befreiungskampf Frankreichs ein Vorbild für die Befreiung des eigenen Volkes sah. So entwickelte er ein eigentümliches Konglomerat von jakobinischen und romantischen, kosmopolitischen und religiösen Ideen. Er vertrat einen von den Idealen der französischen Revolution beeinflussten unitarischen und demokratischen Nationalismus. Seine politische Auffassung verband sich mit der Tradition der französischen Revolution zu einem schillernden Verfassungsprogramm, in dem historische Elemente, die Reichskreise zum Beispiel oder das Kaisertum, das Volkskaisertum, Ritterideale, neben demokratischen Formen standen. Im Jahre 1818 betonte er in seinem großen Lied, dass es zur Vorbereitung einer Volkserhebung notwendig sei, die Fürsten und Fürstenknechte durch eine revolutionäre Elite von Verschwörern ermorden zu lassen. Dieser Gedanke des Tyrannenmordes, der bei ihm mit mittelalterlichen Auffassungen eines geheimen Fehmegerichts vermischt wurde, übte großen Einfluss auf Karl Ludwig Sand aus, der den Schriftsteller und Lustspieldichter August von Kotzebue ermordete. Die Tat Sands bot den Regierungen der deutschen Teilstaaten die Gelegenheit, gegen die nach ihrer Ansicht revolutionären Burschenschaften einzuschreiten, die für Metternich einen Teil der weit verzweigten internationalen Verschwörung zum Sturz legitimer Regierungen darstellten. So wurden 1818 die Karlsbader Beschlüsse erlassen und mit einer groß angelegten Hetzkampagne gegen alle freiheitlichen, liberalen und demokratischen Strömungen die Studentenunruhen zum Scheitern gebracht. Diese gezielte Politik gegen demagogische Umtriebe, die auch die liberale Verfassungsbewegung, darüber wird Herr Fenske morgen sprechen, die Universitäten und die Presse betraf, führte zu einer bemerkenswerten Änderung der Verfassungsstrukturen des Deutschen Bundes. Hatte zunächst Metternich die Form des Staatenbundes toleriert, so war er nun bestrebt, diese Souveränität einzuschränken, um die Einheitsbewegung wirkungslos zu machen. Noch stärker als Folgen nahm der hessische Gardeleutnant Wilhelm Schulz die alte jakobinische Tradition auf, indem er an das einfache Volk appellierte. In seiner Flugschrift Frag- und Antwortbüchlein an den deutschen Bürgers- und Bauersmann betonte er besonders unter Berücksichtigung alter jakobinischer Tradition den deutschen Patriotismus. Inhaltlich lässt sich diese anonym erschienene Broschüre zwischen den Schriften der Mainzer Jakobiner und dem hessischen Landboten von Georg Büchner 1834 einordnen. Ähnlich wie die Flugblätter und Zeitungen der Mainzer Jakobiner benutzte auch Schulz die katechetische Form der Frage und Antwort, die den Bauern besonders vertraut waren. Eine gewisse Kontinuität der sozialrevolutionären Bestrebungen der Mainzer Jakobiner, Schulz und Büchners geht aus der einfachen Sprache der an das Volk gerichteten Flugschriften hervor. Schulz wurde nach einem Jahr Untersuchungshaft aus dem Gefängnis entlassen, verließ seinen Militärdienst und betätigte sich nachher als freier Journalist in Stuttgart und Darmstadt. Nach vorübergehender Blüte der Restauration änderte sich die politische Situation mit der Julirevolution in Frankreich grundlegend, die in ihren Auswirkungen ein Ereignis von gesamteuropäischer Wirkung war. Die einsetzende revolutionäre Bewegung erfasste dabei fast alle deutschen Teilstaaten mit Ausnahme Preußens und Österreichs. Zunächst machte sich die Unzufriedenheit in den konstitutionslosen Staaten Nord- und Mitteldeutschlands außer Preußen mit Verfassungsbewegungen bemerkbar. Eine zweite, den süddeutschen Konstitutionalismus ergänzende Bewegung der Verfassunggebung folgte und war gleichzeitig das Ergebnis. Geografisch und zeitlich deckte sich damit eine den Rahmen des einzelstaatlichen Konstitutionalismus sprengende politische und soziale Protestbewegung, die 1831 bis 1834 die westmitteldeutsche Kontaktzone zwischen den zollpolitischen Vertragssystemen und den Frankreich benachbarten Südwesten umfasste. Dieser Protest wies eine überregionale, teilweise bewusst nationalpolitische Stoßrichtung auf. Die liberale und demokratische Oppositionsbewegung führte aber lediglich zu kleineren Machtverschiebungen, die jedoch zum Teil von den Regierungen wieder rasch unter Kontrolle gebracht werden konnten. Karl Georg Faber bezeichnete diese Konflikte im Vormärz als, ich zitiere wörtlich, Ausdruck der Spannung zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen den trotz partieller Modernisierung primär auf Systemerhaltung hin konstruierten politischen und administrativen Institutionen und der sich entfaltenden Welt der bürgerlichen Bedürfnisse. Sie wurden aber auch schon von einer Unterströmung innergesellschaftlicher Friktionen getragen. Starke Reaktionen riefen zunächst die Ereignisse in Belgien und Polen hervor, wobei besonders die belgische Verfassung auf größere Sympathien in Deutschland stieß. Auf das Geschehen in Polen reagierte das liberale Bürgertum Deutschlands verständlicherweise anders als das in seiner territorialen Integrität bedrohte Preußen. Die Polenfreundschaft des liberalen Bürgertums war jedoch nur ein relativ kleines Element der im Zuge der Julirevolution entstandenen und der sich gegen das System der Reaktion richtenden oppositionellen Protest- und Verfassungsbewegung in nord- und mitteldeutschen Staaten. Revolutionäre Brisanz erlangte sie vor allem in jenen Ländern Nord- und Mitteldeutschlands, wo das Fehlen einer Konstitution und die Willkür der Fürsten und Regierungen besonders deutlich hervortraten. Die verschiedenen Aufstandsbewegungen, die von Kleinbürgern, Handwerkern, Arbeitern und ländlichen Unterschichten getragen wurden, nahmen starke Züge eines sozialen Protestes an. Durch die Vermittlung bürgerlicher Kreise mündeten diese schließlich in den Erlass von Verfassungen und in administrative Reformen ein. Nach diesem vielleicht etwas zu grob skizzierten Schema liefen auch die Ereignisse in Braunschweig, in Hannover, im Königreich Sachsen und in Kurhessen ab. In Süddeutschland hatte die Julirevolution zunächst eine Verschärfung der Auseinandersetzungen zwischen den Regierungen und der liberalen Opposition in den Ständekammern zur Folge. Durch die kontroverse Auslegung des Verfassungsrechts wurde schließlich die Südwestdeutsche Volksbewegung 1831 bis 1834 vom Nebeneinander parlamentarischer Kämpfe und neuer Formen des politischen Protests geprägt. Für die Entwicklung des radikalen Demokratismus war in diesem Zusammenhang bedeutsam, dass in der Radikalisierung der politischen Opposition eine Aufspaltung in einen gemäßigt liberalen und radikal demokratischen Flügel erfolgte. Darüber hinaus kam es auch zu Oppositionsbewegungen in Württemberg, in Nassau, Hessen-Darmstadt, Bayern und Baden, wo allerdings nach 1830 eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament auf dem Boden der Verfassung zustande kam. In Bayern bildete sich unter Führung des pfälzischen Advokaten Friedrich Schüler eine radikale Gruppe heraus, die sich von den Liberalen trennte. Auf der Ruine des Hambacher Schlosses fand dann im Mai 1832 das bekannte Nationalfest der Deutschen statt, das nicht zuletzt aufgrund der sozialen Notlage der pfälzischen Bauern und Kleinbürger und der erfolgten radikalen Agitation verursacht wurde. Bitte. Dunque, alla base della nuova generazione era, come dicevo, il romanticismo con la sua ambivalenza. Però tra questi nuovi agitatori c'erano alcuni che cercavano di combinare pensiero romantico con pensiero illuminista. Così per esempio Follen, il quale proclamava la guerra di liberazione nazionale e che cercava proprio di mettere assieme tendenze giacobine, radicali, nazionali e repubblicane, con strani avvicinamenti al passato, ad un medioevo glorificato, quando parlava di una nuova elite di cavalieri, cioè una nuova elite rivoluzionaria che avrebbe dovuto ammazzare i monarchi, e da queste idee era per esempio influenzato quel Sand, quel giovane studente Sand che ha ammazzato il poeta Kotzebue, e questo assassinio, come sapete, è stata poi la causa, l'occasione data a Metternich per tutto un sistema di dura reazione con i consulti di Karlsbad nel 1818, cioè una ondata di repressione che si rivolgeva anche contro il liberalismo e che ha cambiato un po' le strutture della Confederazione Germanica, perché Metternich cercava ormai di limitare in quanto era possibile la sovranità degli singoli stati. Un altro esponente importante del nuovo giacobinismo è Wilhelm Schulz nell'Assia, in cui è molto marcato il patriottismo nazionale e che sta nella sua pubblicistica tra i giacobini di Magonza, 15 anni o 20 anni prima, e la pubblicistica di Büchner nel suo Hessischen Landboten, cioè il messaggero paesano dell'Assia. E sia Schulz sia Büchner hanno avuto una certa efficienza perché sapevano adottare un linguaggio molto semplice, rifacendosi anche in ciò a certi modelli dei giacobini, linguaggio semplice che poteva essere compreso dal popolo. Scrivevano come in un catechismo, con domande e risposte. Però il primo cambiamento importante avveniva solo con la rivoluzione del luglio, la rivoluzione del 30-31, rivoluzione causata in Germania dallo scontento perché in molti stati mancava ancora la Costituzione, e la prima ripercussione di questa rivoluzione è stata, come abbiamo già visto ieri, una seconda ondata del costituzionalismo, cioè il costituzionalismo si allarga in alcuni altri stati che finora non avevano avuto le costituzioni. Però in questi anni 30 fino al 34 nascono, insieme con la rivoluzione politica, anche dei movimenti di protesta sociale e politica nella Germania occidentale, nella Germania meridionale, parzialmente con motivazione nazionale. Sono movimenti studiati per esempio da Carl Georg Faber, che ha detto che questi moti siano stati l'espressione di frizioni, di contrasti interni, in parte ancora sotterranei, tra stati e società, proprio perché la modernizzazione attuata dai governi, anche costituzionali, era una modernizzazione soltanto parziale, e che i governi in verità cercavano di mantenere in quanto era possibile l'ordine restaurato. Allora nascono e diventano più larghe queste correnti di scontento sociale. Influenze vengono dagli avvenimenti nel Belgio e in Polonia, e la borghesia liberale aveva e formulava le sue simpatie anche per il movimento nazionale in Polonia, cioè protesta sociale e protesta politica più forte lì dove mancavano ancora le costituzioni, e con l'allargamento del costituzionalismo veniva meno questo Movimento di Protesta Politica, mentre lo scontento produce anche negli anni che seguono il 31 dei movimenti della piccola borghesia, degli artigiani e anche dei contadini. Cioè, accanto allo scontento politico, accanto al movimento di modernizzazione politica, c'è quello di modernizzazione sociale. Però in gran parte i governi riescono a tranquillizzare il movimento politico dando le costituzioni e riformando l'amministrazione. E succede da allora che, cioè, per la mediazione di gruppi borghesi si arriva a riforme amministrative, e da allora avviene una divisione della protesta in Germania, cioè una divisione tra movimento liberale borghese, che vorrebbe più o meno solo l'allargarsi del costituzionalismo, e quel radicalismo democratico che, per esempio, anche a causa di una specifica situazione sociale molto difficile, piena di contrasti nella Baviera renana, trova la sua espressione nel Hambacher Fest. Allora il radicalismo si divide dalla opposizione più moderata. Abbiamo dagli anni 30 in Germania due movimenti di opposizione, uno più moderato, borghese liberale, e uno più radicale, che vuole sia lo Stato nazionale, che non si accontenta con i compromessi fatti con le dinastie, che vuole lo Stato nazionale e vuole i cambiamenti radicali sociali. Die Forderungen der Oppositionellen auf diesem Hambacher Fest richteten sich nach Einheit und Freiheit Deutschlands und waren von einer starken Fürsten- und Aristokratenfeindschaft geprägt. Ihre demokratischen Vorstellungen bauten weniger auf einer Analyse der konkreten Klassenverhältnisse und auf dem Verständnis der dem Kapitalismus inhärenten Widersprüche auf, sondern beruhten stärker auf einem moralischen Gerechtigkeitsstreben und auf Mitgefühl mit den sozial unterdrückten Schichten. Das Hambacher Fest fand in der deutschen Öffentlichkeit große Resonanz, insbesondere im süddeutschen Raum, in Baden, in Frankfurt, Kurhessen und Franken. Die repressiven Reaktionen blieben jedoch nicht aus. Kontrolle der landständischen Verhandlungen, Verschärfung der Pressezensur, Verbot politischer Vereine und Volksfeste, Überwachung der Universitäten, Unterdrückung der Burschenschaften und ähnliche Maßnahmen. Durch die Verbindung von örtlichen oder landschaftlichen Sozialkonflikten mit dem politischen Radikalismus entstand nach dem Scheitern des Frankfurter Wachensturms erneut in der oberhessisch-kurhessischen Zone, Störungszone zwischen Darmstadt, Frankfurt und Marburg, eine revolutionäre Bewegung, die vor allem die niederen Volksklassen ansprach. Georg Büchner verfasste 1834 seine berühmte Flugschrift Der hessische Landbote, in der er harte Kritik an der Ausbeutung des Volkes durch die Fürsten, Regierungen und Landstände übte. Er rief zum Sturz der Tyrannen, zur Beseitigung der Verfassungen und zur Errichtung eines deutschen Freistaates auf. Parallel mit den erwähnten politischen und sozialen Protestbewegungen in Deutschland nach 1830 lief die Entstehung eines pluralistischen Systems politischer Parteien, was mir besonders wichtig erscheint, das seit circa 1835 den älteren Gegensatz zwischen Konservatismus und Frühliberalismus ersetzte. Ernst Rudolf Huber sprach in diesem Zusammenhang von einem Vorgang der Formierung eines fünfgliedrigen deutschen Parteienwesens, bestehend aus Konservatismus, Liberalismus, demokratischem Radikalismus, politischem Katholizismus und Sozialismus. Diesen neuen politischen Gruppierungen, von denen hier nur die radikaldemokratische näher betrachtet werden soll, waren stark an Theorie und Ideologie orientiert. Der radikale Demokratismus und Sozialismus sprengte im Gegensatz zum Konservativismus und Liberalismus den Rahmen des Gegensatzes, den Herr Bussmann erwähnte, Bewahrung und Fortschritt, und war letztlich eine Antwort auf Veränderungen in den konfessionellen, politischen und ökonomischen Strukturen. Der Abspaltungsprozess des demokratischen Radikalismus vom Liberalismus vollzog sich im Vormärz im Wesentlichen auf zwei Ebenen. Die erste Ebene, die politische, wurde von mir schon angesprochen. Im Zentrum der demokratischen Theorie stand die Aufhebung der möglichen Differenz zwischen dem Inhaber der Staatsgewalt und den seiner Macht Unterworfenen, indem sie beide, den Souverän und das Volk, einander gleichsetzte. Und dies war letztlich die Verwirklichung der Volkssouveränität, die notfalls mit Gewalt über eine Revolution durchgesetzt werden müsse. Der Liberalismus hingegen wollte den Missbrauch der Macht des Souveräns durch verfassungsmäßige Sicherungen, durch Freiheitsrechte, durch Gewaltenteilung, durch rechtsstaatliche Vorkehrungen verhindern oder zumindest eindämmen und seine politischen Ziele über den Weg von Reformen erreichen. Allerdings führten erst die Erfahrung der Grenzen des Konstitutionalismus in der Praxis und dann natürlich die Julirevolution 1830 zur Trennung von Liberalismus und demokratischem Radikalismus als Gruppen mit unterschiedlicher politischer Theorie, wobei jedoch auch weiterhin zwischen linkem Liberalismus und demokratischem Radikalismus in Einzelforderungen Gemeinsamkeiten bestanden, wie zum Beispiel in den späteren Märzforderungen. Der bürgerliche Radikalismus trat nach 1830 im Wesentlichen in zwei Formen auf, die sich auf Südwest- und Norddeutschland konzentrierten und bis 1848 in relativ lockerer Form nebeneinander in Erscheinung traten. Den ersten Höhepunkt erlebte der südwestdeutsche Radikalismus, wie bereits erwähnt, in der Protestbewegung von 1830 bis 1834 und hatte im Kleinbürgertum und in der Landbevölkerung der betreffenden Gebiete eine relativ leicht zu mobilisierende Basis. Im Zuge der einsetzenden Reaktion kamen die radikalen Anführer entweder ins Gefängnis oder gingen in die Emigration. Von dort aus versuchten sie in Flug- und Zeitschriften und über geheime Emissäre, die mit dem bestehenden System Unzufriedenen zu beeinflussen und zumindest die mentalen Voraussetzungen für eine Revolution zu schaffen. Ihr Einfluss auf politische Entscheidungen im Rahmen der Verfassungen blieb jedoch, vielleicht mit Ausnahme Badens, sehr gering, wo ja bekanntlich Radikale Zutritt zu den Kammern bekamen. Beziehungen dieser radikalen Demokraten bestanden auch nach Sachsen, wo Robert Blum zum Führer einer oppositionellen Agitation wurde. Blum stand auch mit einzelnen demokratischen Politikern Preußens, wie zum Beispiel mit Johann Jacobi, in Verbindung. Bedeutsame theoretische Werke sind allerdings aus dem südwestdeutschen Radikalismus kaum hervorgegangen. Die Arbeiten Julius Fröbels waren nach Anspruch und wohl auch nach Niveau stärker dem philosophischen Radikalismus des norddeutschen Raumes zuzuordnen. Aufschlussreich ist das politische Aktionsprogramm der badischen Demokraten von 1847. Die demokratische Tendenz manifestierte sich darin, besonders in den Forderungen nach gleichem Wahlrecht, nach volkstümlicher Wehrverfassung, einer progressiven Einkommenssteuer und nach Gleichheit des Zugangs zur Bildung durch kostenlosen Unterricht. Der intellektuelle Radikalismus in Norddeutschland, der seinen Kern in der Gruppe der Linkshegelianer besaß, baute seine politische Position auf dem Prinzip der Negation nach der Kritik der hegelischen Religions- und Rechtsphilosophie auf. Sein Ziel war nicht mehr die Zusammenführung der Gegensätze, sondern die Vernichtung des Alten durch die revolutionäre Vernunft. Die sozialen Krisen, die Ausdruck des beschleunigten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels waren, und die verschiedenen sozialen Protestbewegungen brachten eine Reihe von Schriften über den Pauperismus hervor und führten auch zu Versuchen des Staates, die soziale Frage administrativ, karitativ oder durch erzieherische Maßnahmen zu lösen, zumal es in Deutschland zu dieser Zeit noch keine sozialistische Partei im ideologischen und auch organisatorischen Sinne gab. Die Gründe dafür lagen zum Teil im Fehlen eines einheitlichen Klassenbewusstseins, der verarmten Unterschichten und des entstehenden Proletariats, teils aber auch im Ausschluss von jeder Form der politischen Partizipation und schließlich nicht zuletzt auch im System der polizeilichen Repression. Daraus, glaube ich, wird verständlich, warum die vormärzlichen Anfänge einer deutschen Arbeiterbewegung weitgehend auf außerdeutschem Boden Fuß fassen musste. Die revolutionäre Theorie des deutschen Sozialismus vor 1848 war in erster Linie das Ergebnis der ideologischen, von religiösen und philosophischen Überlegungen ausgehenden Diskussion mit den Lehren der französischen Frühsozialisten und der Verarbeitung der ökonomischen und sozialen Verhältnisse in der industriellen Klassengesellschaft Englands. Ich glaube, das waren im Wesentlichen die beiden Hauptbezugspunkte. Zu seinen bedeutendsten Köpfen zählten Wilhelm Weitling, Moses Hess, Karl Grün, Karl Marx und Friedrich Engels, auf deren Schriften aber hier nicht näher eingegangen werden kann. Ich möchte lediglich zusammenfassend darauf verweisen, dass bereits vor 1848 in Nordwestdeutschland ein relativ dichtes Netz von Stützpunkten der sozialistischen Agitation entstand. Wichtigstes Zentrum war der Kölner Kreis von aktiven Kommunisten und die im Herbst 1847 entstandene Kölner Sektion des Bundes der Kommunisten. Vor der Revolution 1848 kam es jedoch zu keiner überregionalen Organisation einer sozialistischen Partei innerhalb des Deutschen Bundes. Ja. Dunque a Hambach furono proclamate l'unità e la libertà per tutta la Germania. Allora furono formulate delle richieste democratiche che però non si basavano su una analisi della situazione della classe borghese o dei contrasti all'interno di questa classe borghese, però si trattava piuttosto di richieste in senso morale per più giustizia e per la solidarietà con il popolo. E proprio Hambach trovava, a causa dello scontento di cui parlavamo prima, una risonanza abbastanza larga, soprattutto nelle zone vicine al Palatinato, per esempio in Assia. Seguiva una nuova e più forte onda di repressione statale, però questo movimento, soprattutto in Assia, restava vivo e il suo esponente più noto è stato Georg Büchner, che proprio nel 1934 ha pubblicato i suoi scritti con le sue rivendicazioni sociali. Più importante però che questa ripercussione diretta è forse il facto sottolineato da Ernst Rudolf Huber nella sua Verfassungsgeschichte, che dopo la festa di Hambach in questi anni 30 si formava in Germania, nonostante l'arretratezza politica, una specie di sistema di 5 partiti politici. Invece del vecchio contrasto tra conservatismo e liberalismo, ormai si formano 5 indirizzi, 5 correnti politici: conservatori, liberali, radical-democratici, cattolicesimo politico e socialismo. Tutti ancora gruppi scarsi e poco organizzati, tutti questi gruppi molto orientati a teoria e a ideologia. Qui sono interessanti soprattutto 2 di questi 5 raggruppamenti, cioè quello radical-democratico e quello socialista. Poi ritornato a questa divisione che si è verificata proprio in questo contesto tra i liberali moderati e questi radicali democratici, divisione che si verifica su 2 livelli, su quello della politica e su quello della teoria, mentre i liberali volevano soltanto limitare in modo costituzionale il potere delle dinastie, i radicali volevano, mettevano la sovranità nel popolo e volevano fondare ogni nuovo stato politico sulla sovranità popolare. Ciò non ha impedito che ogni tanto si sono verificate cose comuni, wie sagt man, Übereinstimmungen, Konvergenze tra i 2 movimenti, come per esempio in alcune delle richieste della prima fase della rivoluzione di marzo nel 48. Però in linea di massima queste convergenze non bastano più, ormai esistono 2 indirizzi politici. E questo movimento radicale che trovava negli anni 30-34 un primo culmine, soffriva poi molto più dei liberali della repressione, così che non pochi dei leader del movimento radicale finivano o in prigione o nell'esilio, e le influenze politiche dirette che potevano esercitare in questi 15 anni tra il 34 e la rivoluzione erano scarse, più o meno limitate al Granducato di Baden e un po' alla Sassonia, dove Robert Blum fu alla testa del movimento. Soltanto nel Baden furono formulate delle richieste concrete in campo politico. Questo per la Germania meridionale, mentre nella Germania settentrionale questa tendenza radicale di sinistra, democratismo radicale, fu proseguito soprattutto dagli hegeliani di sinistra, i quali negavano il sistema completamente, secondo la teoria del loro maestro, teoria mutata in teoria politica. Chiedevano che l'ordine attuale, diventato anacronistico, venisse annullato tramite la ragione rivoluzionaria. Ha parlato poi degli moti del cosiddetto pauperismo negli anni 40, al quale i governi sapevano reagire con l'una o l'altra misura in soccorso dei poveri, e ha poi alla fine sottolineato che non esisteva ancora un vero e organizzato socialismo nella Germania pre-rivoluzionaria. I primi inizi del movimento operaio avvenivano nell'esilio proprio tra questi radicali, cioè passaggio dal movimento radicale al movimento socialista, e che i primi pensieri, i primi programmi di questi socialisti tedeschi, per esempio Weitling all'esilio, nascevano dalla conoscenza del primo socialismo francese e dall'incontro con la realtà economica sociale in Inghilterra. Man mano si diffondeva una rete di piccoli gruppi, così che si può dire che prima del 48 nella Germania occidentale e settentrionale esisteva una rete densa di piccoli gruppi socialisti, però di gruppi molto limitati, come per esempio quello di Colonia, dal quale è nata poi una filiale della Lega dei Comunisti nel 48. Ähnlich kompliziert als in Preußen und in den süddeutschen Verfassungsstaaten verliefen die politischen Fronten auch in der Habsburger Monarchie. Auch hier war der Vormärz trotz der restaurativen Politik Metternichs nicht ohne innere Spannungen geblieben. So bildete sich in einigen Landtagen und im außerparlamentarischen Bereich eine von Adeligen und städtischem Bürgertum getragene liberale Oppositionsbewegung. In außerdeutschen Ländern entstanden zudem nationale Bewegungen. Ab etwa 1830 entwickelten sich die verschiedenen Ständeversammlungen der Erbländer von willfährigen Postulatenlandtagen zu kritischen Partnern der Regierung. Die bürgerliche Intelligenz, darunter vor allem Rechtsanwälte, Schriftsteller, Professoren, Beamte und Kaufleute, sammelte sich in verschiedenen Vereinen, wie zum Beispiel 1842 in Wien im juridisch-politischen Leseverein. Die Stände forderten vor allem Reformen des Schulwesens und der Selbstverwaltung, Öffentlichkeit der Ständeversammlung und ein Pressegesetz, die Weiterführung der Bauernbefreiung und eine stärkere Mitwirkung in der Finanzpolitik. Im Grunde alles Forderungen, die sich im Rahmen des konstitutionellen Liberalismus bewegten. Die Reformwünsche der Liberalen konnten jedoch im Vormärz in der Habsburger Monarchie nicht öffentlich geäußert werden, sondern nur in Broschüren und Zeitungen, die im Ausland erschienen sind. Die liberalen Kritiker forderten keine Revolution zur Beseitigung der von ihnen als unerträglich empfundenen gesellschaftlichen Zustände, sondern traten für mehr Rechte ein. Radikaldemokratische Vorstellungen wurden nur von wenigen Theoretikern wie von Hermann Jelinek, Karl Scherzer, Ernst Violant, Karl Beck oder Anton Springer vertreten. Darüber hat ein Schüler von Herrn Wandruschka, Herr Häusler, gearbeitet. Es kam lediglich aufgrund einer schwereren Agrarkrise als Folge verhängnisvoller Missernten 1845 bis 1847 zu verschiedenen lokalen Aufständen und Plünderungen von Bäckerläden, besonders in den Wiener Vorstädten, wo ein nicht mehr zu übersehendes Lumpenproletariat entstanden war. Eine ernsthaftere Gefahr für den Bestand des habsburgischen Vielvölkerstaates stellten die Nationalbewegungen in den nichtdeutschen Ländern der Monarchie dar, die sich im Vormärz zusehends politisierten und über die Grenzen ständischer Opposition hinausgingen. Sie führten schließlich zu direkten Aufständen mit zum Teil internationalen Auswirkungen. Ich komme nun zum Schluss meiner Ausführungen und möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Trotz restaurativer Politik, Demagogenhetze und verschärfter Unterdrückungen war, wie die aufgezeigten, zum Teil natürlich ausgewählten Beispiele verdeutlichen sollten, 50 Jahre nach den Jakobinerverfolgungen die frühe demokratische Bewegung zu einer nicht unbedeutenden Kraft geworden. Diese in Ansätzen erkennbare Kontinuität muss jedoch noch von der Forschung im Zusammenhang mit den übrigen ideologisch-politischen Bewegungen wie Liberalismus, Konservativismus genauer untersucht werden, schon oder gerade deshalb, um eine zu einseitige, ideologisch verengte Gesamtbetrachtung der politischen Kräfte und Ideen zwischen den Revolutionen 1789 und 1848-49 zu vermeiden. Und mir scheint, dass gerade die Jakobinerforschung wenigstens teilweise sich in diese ideologische Verengung hineinbegeben hat. Ich bitte um Entschuldigung, dass meine Ausführungen etwas länger geworden sind. Bitte um Nachsicht und danke bei Ihnen, Herr Lien, für die Aufmerksamkeit. Junge Alafine, Herr Reinhard, das hier rivolto alla situazione in Austria, dove le linee politiche e le relative convergenze e differenze sono state in simil modo complesse e complicate quanto nella Prussia e nella Germania meridionale. Diventava più forte negli anni 40 una opposizione dapprima extraparlamentare, poi anche nelle diete dei singoli Länder, una ständige Opposition, una Opposizione che formulava soprattutto delle richieste che restavano dentro il costituzionalismo liberale. Però accanto a questa opposizione costituzionale più marcata sorgeva una opposizione radicale, per esempio in associazioni come Wiener Leseverein, come si direbbe l'associazione giuridico-politica di lettura, Leseverein e per la lettura giuridica-politica. E i primi pochi, ma primi teorici del movimento come Jelinek formulavano delle richieste radicali. Esisteva poi anche già in questi anni a Vienna un sottoproletariato che fece sue non poche richieste di questi radicali, così che a Vienna e nei dintorni si preparava proprio nella piccolissima borghesia e in questo sottoproletariato una situazione seria che però non costituiva un vero pericolo per la monarchia asburgica. I pericoli più seri venivano in quegli anni dai movimenti nazionali fuori delle parti tedesche della monarchia, dove cioè la protesta nazionale viene combinata con le richieste dei radicali. Infine, Reinhard ha voluto sottolineare, ha voluto ribadire che nonostante la politica di restaurazione e nonostante le varie ondate di repressioni, vediamo una continuità. 50 anni dopo la prima soppressione dei Giacobini, il radicalismo democratico era almeno una forza politica che aveva una certa consistenza e importanza. Però diceva alla fine che bisogna studiare meglio, meglio e in fondo questa continuità, perché lui ha parlato di esempi, come aggiungeva, di esempi scelti, e bisogna studiare ancora meglio i filoni che congiungono il primo e il secondo movimento, e bisogna liberare, dice lui, gli studi sul giacobinismo da una vicinanza ideologica, da una troppo marcata vicinanza ideologica al movimento che almeno negli ultimi anni ha segnato un po' gli studi fatti su questo movimento. Grazie. Ja, wir kommen zurück zur Diskussion. La discussione non so se sarà molto facile, devo aggiungere che la relazione era così ricca e nutrita che io ho dovuto, per ragione di tempo e anche perché non si può tradurre tutto così schnell, ho dovuto saltare tante cose, soprattutto particolari. Però spero in una vivace discussione facciamo un po' la lista degli intervenienti per sapere chi vuole intervenire. Es ist wohl besser, jetzt eine Liste zu machen, damit wir ungefähr wissen, was uns erwartet. Vorher hatten sich schon zwei gemeldet, ja, fangen wir hier an. Das ist also Wandruschka und dann Butrus und dann Herr Fenske. Ja, aber Herr Bauer. Entschuldigung, Herr Bauer. Herr Bauer hat sich zuerst gemeldet, ja. Das wusste ich nicht. Also ja. Bauer, Wandruschka, Butrus. Butrus, Fenske. Fenske weiß. Herr Fürnrohr. Fenske weiß. Fürnrohr. Mit den Namen hat man immer Schwierigkeiten, wenn man alt wird. Frankovic, Heidemann. So, und da wir doch wegen der Komplexität des Themas und wegen der möglichen Vielfalt der Interventen eine gewisse, vielleicht in den Augen einiger zu harte Ordnung einhalten müssen, jedenfalls möchte ich sie einhalten, würde ich hier sagen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wortmeldungen. Dabei muss es jetzt zunächst einmal bleiben. Wenn wir damit fertig sind und wenn dann auch die Antwort erfolgt ist, sehen wir, ob wir noch Zeit haben, um einen weiteren Diskussionsgiro beginnen zu können. Aber es geht nicht so gut, es kompliziert die Sache, wenn dann immer wieder neue Wortmeldungen hinzukommen und dann eben die Dinge auch vom Thema sich entfernen. Ich glaube, das Thema ist so reich, wir haben da also sehr viel. Bitte beginnen wir also gleich mit dem Herrn Wandruschka. Ich erwarte un po' di tempo, dove avremmo dovuto completare la discussione di ieri su Frankovic. Va benissimo. Ma io mi metto sempre in coda. Va bene, se avanza un tempo, io dovrei dire qualche cosa ja. Ancora. Ja, an zweiter Stelle. Ja, der Bauer kann sich nach mir. Ja, also, Entschuldigung, also gut, dann also müssen wir uns erst recht auf diese Serie von Diskussionsbeiträgen beschränken, damit wir dann auch noch den Rest der Diskussion von gestern und das Schlusswort von Herrn Corsini zum Vortrag von gestern Nachmittag hören können. Es sind ja genügend Berührungspunkte zwischen den beiden Themen. Also bitte erst Wandruschka, dann Bauer, Butrus. Ja, es war ein sehr großes, weites Thema. Der Herr Kollege hat ja natürlich, Reinhalter hat ja ein riesiges Thema gehabt von den Jakobinern bis zum Jahre 48 und hat uns ein großartiges Panorama hier hergestellt. Ich habe nur persönlich, hat mir eins gefehlt, wenigstens in einem halben Satz, darauf hinzuweisen, auf die Ergebnisse der früheren Forschungen von Kalman Bender, von Silagi, von Alfred Körner, von Wangermann und auch ein bisschen von mir selber, dass ja die österreichischen Jakobiner jedenfalls, die sogenannten Wiener Jakobiner und die ungarischen Jakobiner, alles eben, oder jedenfalls die führenden Leute, alle Mitarbeiter Leopolds II., geheime Mitarbeiter Leopolds II. Waren, dass er eigentlich diese Ideen der französischen Aufklärung, vor allem den Konstitutionalismus, durch diese seine geheimen Mitarbeiter verbreiten wollte, dass sie dann nach seinem Tod, es ist also sowohl Riedel, der Führer der Wiener Jakobiner, Gotthardi, der der Chef seines gesamten Informationsdienstes war, aber auch Martinovic, der das Haupt der ungarischen Jakobiner gewesen ist, das sind alles Mitarbeiter Leopolds gewesen, die dann nach dem Tod Leopolds sich radikalisiert haben, sich noch stärker nach Frankreich gewendet haben. Auch bei Leopold ist ja diese Beeinflussung durch die Französische Revolution vorhanden. Und da sie beim Nachfolger eben keinerlei Hoffnung hatten, ihre Ideen zu verwirklichen oder das nicht durchsetzen konnten, dann eben zu jenen sogenannten Verschwörungen kamen, die durch die Überreaktion auf der anderen Seite, also die staatliche Überreaktion, dann eine solche Bedeutung gehabt hat. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Jakobiner in Österreich, wenn man alle zusammenzieht, und ich will die Jakobinerforschung der letzten Jahre, wo sich besonders Herr Reinhalter ausgezeichnet hat, keineswegs hier abwerten. Man hat sehr viel gefunden, neue gefunden, aber trotzdem, wenn man alle die zusammenzählt, kommt man doch kaum über 30 bis höchstens 50 Personen in ganz Österreich, und in Ungarn sind es etwas mehr, auch da schwankt es zwischen 300 und 600. Und ich möchte noch zum Schluss noch etwas sagen, was hier besonders das Gebiet des, wie man es damals sagte, Welsch-Tirol betrifft, das, auf das ich aufmerksam geworden, gemacht wurde durch eine amerikanische Historikerin, Miriam Levy, die sich mit den Bemühungen der welschen Konfinen, ihr Verlangen nach Vertretung im Innsbrucker, im tirolischen Landtag gewandt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was die welschen Konfinen sind. Es ist das Gebiet hier südlich des Principato, des Bistums Trient, die seit Maximilian I. zu Tirol gehören, also Alia Avio, Bretonico, Mori, Rovereto. Und die waren im Landtag nicht vertreten, und auf einmal im Jahr 1790, nach der Durchreise des Pietro Leopoldo nach Wien, verlangen die auf einmal Vertretung im Landtag. Und da sieht es nun so aus, das lässt sich sogar ziemlich genau nachweisen, er hat einen Agenten hierher geschickt, der ist selber hier durchgekommen und hat, weil er damals große Angst vor einer Revolution, vor einer ständischen Revolution in Tirol hatte, so wie es in Belgien vorher war, hier sozusagen den Tiroler Ständen diese Laus in den Pelz gesetzt, nämlich der Forderungen welchen Konfinen, und hat ihnen dann auch diese Möglichkeit gegeben. Das Buch von der Miriam Levy, ich habe nur das Manuskript bekommen, das ist also sehr umfangreich, wird demnächst erscheinen. Sie hat sich hier auch damit beschäftigt. Wie gesagt, diese Wiener Jakobiner sind bedeutsam eigentlich vor allem geworden durch die Überreaktion, und ich glaube, dasselbe trifft immer wieder auf alle diese Bewegungen zu, besonders stark etwa Hambacher Fest oder vor allem auch Wartburgfest. Das war ja eigentlich fast eine Art Studenten. Und natürlich dann durch den Sand hat das ein solches, obwohl er ja auch ein Einzelgänger war, hat dann zu dieser wahnsinnigen Überreaktion der deutschen Staaten geführt. Also ich glaube, man muss die Maßstäbe da auch ein bisschen vielleicht erwähnen, damit nicht die Vorstellung entsteht, es ist eine große Volksbewegung damals gewesen. Es sind doch sehr vereinzelte in Innsbruck eben ein paar italienische Studenten, die Ideen der französischen Revolution aufgenommen haben. Darauf haben Sie ja auch selbst hingewiesen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass das eben für alle Regionen gilt und deswegen auch die Erforschung dieser diffusen und so schwer fassbaren Bewegung noch schwieriger macht. Denn was hier für Österreich gesagt wurde, gilt ja wohl auch fürs Rheinland. Wenn ich an die ganz konservativ-bürgerliche Struktur meiner Heimatstadt Köln denke, die Jakobiner waren ganz, ganz wenige. Übrigens gibt es auch im Rheinland die Herkunft, die Anregungen vom aufgeklärten Absolutismus, in diesem Falle sogar durch die Habsburger von Mitbrücken, der Kurfürst Maximilian Franz, der eben an seiner Akademie eben auch die radikalen Aufklärer beschäftigte. Darunter Eulogius Schneider. Aber wer hier sitzt, darf nicht so viel reden, deswegen bitte Herr Bauer. Ein Teil meiner Frage an Herrn Reinhalter ist durch die Ausführungen von Herrn Landroschka und Herrn Mild schon wieder beantwortet worden. Meine Frage bezieht sich auf die früheste von Herrn Reinhalter behandelte Epoche, das Jakobinertum in der Zeit der Französischen Revolution. Und meine Frage ähnelt in etwa der, die Herr Reinhardt gestern an Herrn Frankowitsch gerichtet hat. Ich wollte ihn bitten um eine explizite Definition dessen, was er mit Jakobinern in Deutschland meint. Und denn von den Ausführungen her konnte ich mir das nur aus den Zielsetzungen erschließen. Interessant wäre es aber, falls das möglich ist, dass auch, wie es gestern gebeten wurde, von einer Art Sozialprofil hier zu machen, wenn sich das machen lässt. Bei dieser Gelegenheit wäre ich auch dankbar für einen groben Hinweis auf die zahlenmäßige Größenordnung. Herr Lill hat darauf schon hingewiesen, dass es sich wohl insgesamt um ein zahlenmäßig zumindest marginales Phänomen, ich betone zahlenmäßig marginales Phänomen gehandelt hat, dessen Resonanz, wie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Reinhardt, in gering war, eine Massenbasis, auch nur in Anführungsstrichen, hat offensichtlich den Jakobinismus in Deutschland nie gefunden. Das ist meine erste Frage. Die zweite wäre, ob ich Sie richtig dahin verstanden habe, dass Sie diese deutliche Isoliertheit der jakobinischen Zirkel in Deutschland unter anderem damit erklären, dass es eine an einer entwickelten Bourgeoisie in Deutschland gefehlt habe. Wenn ich Sie da richtig verstanden habe, würde ich meinerseits Zweifel anmelden an der Stichhaltigkeit dieser Erklärung, denn wenn ich es richtig sehe, war auch in Frankreich, wo es diese Bourgeoisie ja viel stärker gab, war auch in Frankreich diese Bourgeoisie nicht der natürliche Verbündete der Jakobiner und auch nicht der gegebene Adressat der jakobinischen Bewegung, sondern allenfalls ein kurzzeitig, ein temporärer Koalitionspartner, und nicht umsonst ist ja dann die jakobinische Politik, wo sie, als sie sich realisiert und übersteigert hat, meiner Einschätzung nach am ehesten von dieser Bourgeoisie, von dieser entwickelten Bourgeoisie wieder abgewirkt worden. Darauf vielleicht der Begriff. Natürlich gleich. Ja. Das ist so eine große Frage, eine Doppelfrage. Ja, gerne. Ja, vielleicht chronologisch zuerst zu Herrn Mandruschka. Sie haben also völlig recht. Ich habe das ausgeklammert, die ganze Problematik des geheimen Mitarbeiterkreises Leopolds II. Aus zeitlichen Gründen. Ich stimme mit Ihnen zu, dass der Jakobinismus überbewertet wurde, bereits aus der Sicht Zeitgenossen durch überempfindliche und zum Teil, würde ich meinen, auch unkluge Reaktionen von Seiten, von Seiten der Polizei. Wobei noch etwas hinzukommt, was gestern meine Frage auch an Herrn Bussmann war. Die Verschwörungstheorie war ja in der Habsburger Monarchie sehr stark ausgeprägt. Schon vor 1789 gab es ja Ansätze Hoffmann, dazu. Ja. Hoffmann war hier federführend tätig, der übrigens auch diesem geheimen Mitarbeiterkreis angehörte. Hat, aber in die reaktionäre Zeit. Aber natürlich. Die Mehrzahl sind revolutionär richtig, geworden. Ja. Er ist einer der wenigen. Richtig. Die Bedeutung dieses geheimen Mitarbeiterkreises im Hinblick auf den Jakobinismus, ich versuche mir also jetzt etwas vorsichtiger auszudrücken, weil ich also da nicht ganz klar bin, wie also dieser Mitarbeiterkreis politisch genau zu verorten ist. Das war ja auch eine gewisse Streitfrage zwischen Ihnen und mir, Herr Wandruschka. Ja. Sie wissen, ich habe also in einer Fußnote darauf Bezug genommen. Ich habe also den Eindruck, ich weiß nicht, ob Sie diese Auffassung teilen, dass Leopold II., der ja bekannterweise ein viel flexiblerer Politiker war als Josef II., bewusster Mitarbeiter zur Durchsetzung seiner politischen Ziele einsetzen wollte, also eine Art Propagandazentrale errichten wollte mit diesem Mitarbeiterkreis, wobei, und das ist jetzt das nach meiner Auffassung Neue und Interessante, er verschiedene ideologische Richtungen hier aufnahm. Er wollte nämlich einen Ausgleich zwischen Ständen und den übrigen Bevölkerungsschichten, Und er hat also bewusst gezielte Propaganda entwickeln lassen, die sich einerseits gegen die privilegierten Stände wandte, andererseits aber gleichzeitig auch gegen die unteren Bevölkerungsschichten, um die Ansprüche der beiden Gruppierungen zu neutralisieren. So sehe ich die Funktion, politische Funktion dieses Mitarbeiterkreises. Und er ist bedeutsam für die Jakobinerbewegung, weil hier ein kritisches, josephinisches Potenzial und leopoldinisches heranwuchs, das ja dann auch gesellschaftliche Forderungen stellte nach 1792. Also es lässt sich ein direkter Zusammenhang herstellen zwischen einzelnen Mitgliedern dieses Mitarbeiterkreises und der späteren Jakobinerbewegung. Zu Herrn Bauer, das ist also eine Frage, die mich forschungsmäßig natürlich sehr intensiv beschäftigt. Ich halte sie auch für sehr wesentlich. Nur ist hier ein Problem. Ich bin ja nicht von Anfang an Jakobinerforscher gewesen. Ich komme ja von einem anderen Eck, habe mich aber dann dieser Thematik und Problematik angenommen, weil ich der Auffassung war, man müsste also diese ganze Forschungsrichtung aus einer verengten ideologischen Perspektive herausführen. Und leider Gottes ist der Begriff Jakobiner ja von der älteren Forschung eingeführt worden. Er hat sich durchgesetzt, man kann den Begriff nicht mehr zurücknehmen. Er ist sicher unglücklich bis zu einem gewissen Grad, weil gerade die Definitionsfrage ja abhängt auch von den verschiedenen Phasen der Französischen Revolution, nicht zuletzt auch übrigens von der Verfassung 1791, die einen Kompromiss darstellt. Zum Beispiel würde ich meinen, aufgrund meiner Kenntnisse des deutschen und österreichischen Jakobinismus, ist ja auch sehr viel girondistisches Gedankengut eingeflossen. Besonders bei den ungarischen Jakobinern scheint mir dieser Aspekt viel bedeutsamer, auch bei einzelnen österreichischen Jakobinern, teilweise auch bei den deutschen Jakobinern. Walter Grab hat als einer der ersten Jakobinerforscher versucht, eine idealtypische Definition des Jakobinismus zu geben. Sie ist eben idealtypisch und trifft meines Erachtens eben nicht auf alle jene Erscheinungen zu, die wir als Jakobinismus bezeichnen. Herr Scheel wiederum geht also von der Revolutionstheorie Lenins aus und sieht in den deutschen Jakobinern, nicht wie in Frankreich, Jakobiner mit dem Volk, sondern Jakobiner für das Volk. Also der Gedanke der Avantgarde, der Vorhut, spielt hier eine wesentliche Rolle. Und er bindet natürlich ein, auch im Sinne der Erbetheorie, der marxistischen, den Jakobinismus in die spätere Tradition der Arbeiter, Geschichte der Arbeiterbewegung. Und diese Vorgangsweise scheint mir also weitgehend unhistorisch, auch sehr problematisch, abgesehen natürlich von den ideologischen Prämissen, die hier eine entscheidende Rolle spielen. Meine Auffassung, ich habe auch in meiner Einführung zur Geschichte des Jakobinismus der Definitionsfrage ein Kapitel gewidmet, muss man hier eben sehr stark regional differenzieren. Und ich meine, dass wir unterscheiden müssen doch zwischen einem stärker liberal-aufklärerischen Potenzial, wobei hier die Zäsur sicher 1791 war. Das würde ich schon als Zäsur ansehen. Und ich sage jetzt einmal ganz allgemein, dass dieses Potenzial eintrat für eine konstitutionelle Monarchie. Für eine konstitutionelle Monarchie. Und nach 1791 kommt es dann zur Aufspaltung. Viele haben sich dann von der Jakobiner-Diktatur zu distanzieren begonnen und Grab bezeichnet nun dieses Potenzial als liberal und diejenigen, die also über die Verfassung von 1791 hinausgingen und sich mehr oder weniger mit den jakobinischen Forderungen identifizierten, dieses Potenzial nennt er revolutionäre Demokraten. Nun, im zeitgenössischen Verständnis muss man auch sehr stark differenzieren. In Österreich zum Beispiel, das habe ich gestern bereits ausgeführt, nannten sich die Jakobiner nie selbst als Jakobiner, sondern verstanden sich als Demokraten, wobei die Meinungen über die Inhalte sehr auseinandergingen. Zum Beispiel hat ein steirischer Jakobiner, Dürrenböck, unter Demokraten schlicht und einfach nur verstanden, kritisch denkende Menschen, die in der Lage sind, aufgrund eben ihrer entwickelten Kritik, die gesellschaftlichen, politischen, sozialen, ökonomischen Entwicklungen zu durchschauen und auch in Bezug auf die politische Struktur Missstände aufzuzeigen. Aber keineswegs sind hier zum Beispiel Forderungen aufgestellt worden in Richtung revolutionäre Überwindung dieser Zustände, sondern an sich ist die Kritik in der Analyse der Gesellschaftszustände stecken geblieben. Es gab dann eine radikale Gruppe um Riedel, Herr Wandoschka hat ihn schon erwähnt, Hebenstreit, Rusitschka und andere, die sich mit der Umwandlung der Habsburger Monarchie in ein konstitutionelles Staatswesen nicht zufrieden gaben, sondern die wollten mehr. Die wollten also gesellschaftliche Strukturveränderungen, und für die mag also die Bezeichnung revolutionäre Demokraten zutreffen, weil eben ihr Ziel war, eine Republik zunächst, also nicht mehr konstitutionelle Monarchie, und tiefgehende soziale, ökonomische Reformen, die natürlich mit einbezogen eine soziale Besserstellung vor allem der sozial unteren Bevölkerungsschichten. Interessant ist auch die soziale Zusammensetzung der Jakobiner, und nun komme ich auf ein Spezifikum der österreichischen, zum Teil auch der deutschen Entwicklung. Ich würde meinen, aufgrund meiner Kenntnisse, dass in Österreich besonders das Beamtentum zum entscheidenden Träger der Jakobinerbewegung wurde, nicht so sehr die sozial unteren Schichten, das Beamtentum. Und das ganz einfach aus der Tatsache heraus, weil diese Beamten ja vorher bereits unter Maria Theresia, unter Josef II. Organisatorische Erfahrungen sammeln konnten und an den Reformen maßgeblich beteiligt gewesen sind. Und gerade diese Beamten, die ja erhofften unter Leopold und auch unter Franz II. Eine Fortsetzung der Reformen, waren ja dann nach 1792 so schwer enttäuscht. Und diese Gruppe bildet dann gleichsam den Kern der österreichischen Jakobinerbewegung. Das waren die enttäuschten kritischen Josephiner. In Deutschland ähnlich, also auch Beamtentum, vereinzelt natürlich auch sozial untere Schichten, wie Kaufleute, Händler und so weiter. Wobei in Deutschland, in Österreich gab es ja nur vereinzelt soziale Protestbewegungen im ausgehenden 18. Jahrhundert. In Deutschland gab es sogenannte Volkserhebungen, Volksunruhen, Volksbewegungen. Da ist interessant festzustellen, dass diese Bewegungen nicht immer in einem Zusammenhang zur Französischen Revolution standen. Sie gab es ja schon vor 89, aber ich meine jetzt vor allem die nach 1789. Das waren meistens spontane Hungerrevolten oder Revolten gegen politische Missstände, wobei aber vereinzelt, darauf hat Molitor hingewiesen, dann schon zum Beispiel Argumente und Forderungen der Französischen Revolution aufgegriffen wurden, um ihren politischen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Aber meistens waren das spontane Hungerrevolten, die in keinem direkten Zusammenhang zur Französischen Revolution standen. Wichtig ist, glaube ich, auch, wenn wir also regional differenzieren, doch die Orientierung an Frankreich, auch bei der begrifflichen Festlegung dessen, was wir als Jakobinismus bezeichnen. Und in den Rheinlanden und in Mainz haben ja die Jakobiner sich sehr stark an das französische Vorbild orientiert und sich auch weitgehend mit den französischen Jakobinen identifiziert. Und die Mainzer nannten sich bewusst Jakobiner, nicht? Also da, glaube ich, trifft die Bezeichnung durchaus zu, aber wir müssen regional eben sehr stark differenzieren. Ja, die Elemente habe ich ja schon aufgezeigt, der Ideologie oder sagen wir mal der Ansätze jakobinischer Ideologie, ich glaube, das brauche ich nicht mehr wiederholen, dass diese Elemente eine theoretische Fundierung bildeten der politischen Forderungen, das glaube ich ist ziemlich eindeutig und auch sehr gut nachzuweisen. Da ist die Forschung, meine ich, schon ziemlich weit vorangeschritten, nicht zuletzt eben auch aufgrund der verdienstvollen Quelleneditionen, die ja jetzt laufend herauskommen, zuerst Scheel, dann auch die 5 Bände von Walter Grab, dann regionale Untersuchungen auch, die interessantes neues Quellenmaterial zutage gefördert haben, die jakobinischen Zeitschriften, die erschienen sind, die jetzt wieder abgedruckt wurden und so weiter. Aus diesem Quellmaterial, das auf relativ breiter Basis aufbaut, können wir also jetzt doch verschiedene Elemente der jakobinischen Gesellschaftskritik und Theorie herausarbeiten, herausstrukturieren. Ich stimme völlig zu, und das, glaube ich, ist auch in meinem Referat deutlich geworden, dass es sich beim Jakobinismus um keine Massenbewegung handelt, wie das zum Beispiel noch Scheel für Süddeutschland behauptet hat, Ich glaube, das ist nicht aufrechtzuerhalten. Die Bewegung war zahlenmäßig sehr gering. Wenn wir jetzt von der Wirkungsgeschichte ausgehen, müssen wir auch sagen, die Bewegung ist gescheitert. Aber interessant ist eben zu fragen, warum ist sie gescheitert, und nicht unrelevant, also nicht unbedeutend, sind natürlich die Ansätze der Gesellschaftstheorie. Ich glaube also, man kann Wirkungsgeschichte nicht nur messen vom Aspekt, also der Bajonette aus, und von der Überlegung aus, was also effektiv real durchgesetzt wurde, sondern interessant sind für den Historiker schon auch Fragen der Theoriebildung. Und glaube ich, hier können wir doch interessante Erkenntnisse aus der Jakobinerproblematik entnehmen. Dritte Frage und letzte war die Isolation der Zirkel, Entwicklung des Bürgertums, Vergleich zu Frankreich. Ja, also die Frage des Bürgertums. Ich habe also in meinem Referat erwähnt, dass besonders in den Hansestädten in Deutschland ein vielleicht mit Frankreich annähernd vergleichbares wirtschaftlich, ökonomisch potentes Bürgertum entstanden ist. In der Habsburger Monarchie vor allem das Beamtenbürgertum, das ja sehr gefördert wurde und sehr profitierte durch die schon sehr früh eingeleiteten theresianischen Reformen. Ich glaube schon, dass eben das fehlende Bürgertum ein Faktor, nicht der einzige, sage ich, ein Faktor des Scheiterns des deutschen Jakobinismus war. Vor allem kam es also nicht zu dieser Rückbindung, auch was die unteren Volksschichten betrifft. Und hier hätte ja das Bürgertum sicher eine gewisse Vermittlerrolle spielen können. Zumindest, wie Sie sagen, wie in Frankreich, hätte das Bürgertum ein temporärer Koalitionspartner werden können. Das ist natürlich hypothetisch, was ich jetzt sage, denn das Bürgertum in dieser Form gab es nicht. Also ich kann hier keine verbindliche Aussage machen dazu. Sicher ist, dass das Bürgertum zum Beispiel in Hamburg, und das wissen wir aus den Arbeiten von Walter Grab, eben ganz spezifische, schichtenspezifische Interessen vertrat und auch deshalb eine Rückbindung nicht stattfinden konnte. Ja, ich persönlich, um das noch einmal zusammenzufassen, finde also die Bezeichnung Jakobiner eben nur für einzelne Gebiete Deutschlands zutreffend, sicher nicht für die Habsburger Monarchie. Leider ist dieser Begriff eben nun einmal eingeführt worden in die Diskussion und er scheint eben nicht mehr eliminiert werden zu können. Das Einzige, was hier bleibt, ist, und ich glaube, da könnten noch entscheidende Korrekturen in künftigen Arbeiten vorgenommen werden. Dieser große Komplex ist ja bei weitem noch nicht erforscht. Es gibt da immer noch sehr wichtige Forschungslücken, vor allem auch was die soziale und ökonomische Entwicklung betrifft, auch in einzelnen deutschen Territorien, auch in der Habsburger Monarchie. Da muss noch viel erforscht werden. Man muss eben stärker differenzieren, lokal auch, und man muss eben sich die Theorien und die Forderungen, politischen Forderungen der betreffenden Personen genauer ansehen und analysieren, um zu einem differenzierten Gesamtbild zu kommen. Ja, vielen Dank. Das war ja schon fast ein zweiter Vortrag. Und mit meinem Appell an Kürze muss ich mich jetzt also an alle, nicht nur an die Diskussionsredner wenden, denn sonst sind wir um 13:30 noch hier. Und darüber hinaus. Wir haben zwar heute einen freien Nachmittag, wenn die Arbeitswut so weit geht, dass Sie in diesen freien Nachmittag hinein arbeiten wollen, ist Ihre Sache. Aber das wollen vielleicht nicht alle. Also vielleicht haben Sie jetzt aber auch schon manche der weiteren Fragen korrekt beantwortet. Bitte, Herr Boutros. Ja, dann wird es ja umso kürzer. Also umso besser. Das ist also weitgehend schon der Fall, was meine erste Frage betrifft. Die richtet sich nämlich auch auf dieses Problem der Definition und der Kriterien. Also Sie haben sich ja schon deutlich von dieser typischen Definition von Grab abgesetzt. Was mich etwas überrascht hat, ist, dass Sie gesagt haben, in Österreich müsste also zwischen gemäßigten und liberalen Jakobinern differenziert werden, während, so hatte ich zumindest den Eindruck, Sie sagten, die deutschen Jakobiner seien, um jetzt mal dieses Begriff beibehalten, alle ziemlich radikal gewesen. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht weniger an der historischen Wirklichkeit liegt, sondern eher an den Historikern, die sich mit diesen beiden Problemen beschäftigt haben. Also um das mal etwas polemisch zu sagen, dass also sie sich in Österreich um eine differenzierte Betrachtung bemüht haben, während also die Leute, die deutschen Jakobiner untersucht haben, also Scheel und Grab, sich doch hauptsächlich, sich doch also sehr zu gewissen Schematisierungen und Pauschalurteilen neigen. Dann hatten Sie erwähnt die Frage der Gleichheit, wo also die Forderung der Jakobiner weit über diese die offenen liberalen Gleichheit hinausging. Wenn ich richtig informiert bin, handelt es sich doch aber dabei immer nur um politische Gleichheit, also im Sinne also des allgemeinen Wahlrechts, aber keineswegs um Sozialgleichheit, also etwa im Sinn, dass man das irgendwie als Ansätze zu einem Frühsozialismus oder so verstehen könnte. Das wäre vielleicht nützlich, wenn Sie das nochmal klar bestätigen würden. Und dann hat mich etwas überrascht, Ihre Ausführungen zu den zur nationalen Frage. Mir ist dieser Aspekt, der, also zumindest der nach 1915 ist das natürlich was anderes, aber der dieser frühen Jakobinerbewegung völlig neu, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja gestern von Herrn Frankovic da dieses Zitat von Buonarroti gehört, der also beim Ausbruch der Revolution sagte, also das ist mein Vaterland, Frankreich, weil da eben die Ideen von Rousseau verwirklicht werden. Und diese, Sie selbst haben dann auch, also anschließend, wie jetzt in Ihrem Vortrag ja auch gesagt, dass der Jakobinismus stark patriotisch, und wenn man eben fragt, was heißt das, und kosmopolitisch geprägt sei, ich sehe also einen gewissen Widerspruch, und zu dem, was also beispielsweise Herr Frankovic uns am Beispiel Buonarroti demonstriert hat, und weiß also auch aus der Mainzer Republik, dass da also eine ganz ähnliche Konzeption wie die Buonarrotis bei den Jakobinern verbreitet war, nämlich die, dass also für die Wahl seines Vaterlandes also nicht irgendwelche sprachlichen oder ethnischen Gesichtspunkte maßgebend sind, sondern eben die Verwirklichung der Ideale, den man annimmt, und dass eben aus diesem Verständnis her der Antrag auf die Annexion der Mainzer Republik an Frankreich durchaus ein patriotischer Akt war, nur eben in einem Sinn patriotisch, nicht in dem Sinn, wie er dann nach 1815 gebräuchlich ist. Klar. Ja, aber damit kein Missverständnis aufkommen könnte, weil vielleicht nicht alle gestern Nachmittag hier waren, Herr Frankovic hat ja sehr stark betont, wie dann in einer späteren Phase gerade das national-italienische Element die italienische Linksbewegung durchzieht. Aber darüber kann man gleich ja noch reden. Herr Fenske, bitte. Ja, ich wollte vielleicht, Herr Reinhardt, das zunächst dazu Stellung nehmen. Ich würde sonst ins 19. Jahrhundert gehen. Ja, wir können es auch so machen, wir haben jetzt ja also noch fünf Intervenienten, vielleicht tun wir es alle durch, dann geht es besser. Ich möchte also Herrn Reinhardt auch noch bedanken für dieses breit angelegte Referat. Besonders dankbar bin ich dafür, dass er doch so konsequent die Trennlinie zwischen der politischen Linken, wie man sie jetzt auch immer bezeichnen mag, Sie haben ja eben gewisse Definitionsprobleme da gezeigt, und den Liberalen durchgehalten haben von Anfang an, und zwar schon aus der Zeit vor der Revolution bis 1848. Ich meine, dass das also in der Literatur sehr viel stärker noch Schule machen müsste. Und dazu haben wir also einen ganz fundierten Beitrag geleistet. Besonders auffällig finde ich etwa, dass das Hambacher Fest von so also vielen Autoren schlankweg unter Frühliberalismus funktioniert wird, was absolut ist. Es ist eine radikal demokratische Angelegenheit gewesen. Ja. Übrigens, überbewertet in der Rückschau durch die Überreaktion der Regierungen. Das Hambacher Fest war ja nun eine wirklich große Volksveranstaltung. Wartburg-Fest. Da kann man das als Studentenurlaub. Aber ja. Darüber kann man schon, es ist übertrieben, die Formulierung. Nehme ich zurück, aber es hat auch etwas davon gehabt. Ja, also diese Grenzziehung, das ist mir auch eigentlich wichtig, das haben wir da auch im Morgenland ist abgenommen. Ich wäre in ganz kleinen Nuancen etwas anderer Ansicht als Sie. Sie haben, glaube ich, so einen gewissen Einbruch 1815 gemacht. Sie haben gesagt, 1815 ändert sich eigentlich die Motivierung der Linken, da wird die Tradierung aufklärerischen Denkens auf und da fängt romantisches Denken an, das würde ich nicht so stark gegeneinander absetzen. Und dann scheint mir eigentlich die radikale Linke nach Karlsbad aus Gründen der Selbsterhaltung weitgehend zu schweigen und sie meldet sich wieder zu Wort nach 1830. Da meine ich, sollte man also auch nicht so entschieden sagen, wie Sie es gesagt haben, dass jetzt der Radikalismus sich vom Liberalismus trennt. Das würde ich insofern akzeptieren, wenn man sagt, der Radikalismus hat bis dahin so ein bisschen unter den Fittichen des Liberalismus Schutz gesucht, um nicht allzu intensiv verfolgt zu werden. Das wären also die Punkte, wo ich ein bisschen von Ihnen abweise. Sonst bin ich aber völlig d'accord. Vielen Dank. Herr Weiß, bitte. Ich möchte zu zwei Punkten etwas sagen. Einmal zu der Frage, warum hat es in Deutschland keine Revolution gegeben wie in Frankreich? Und zum Zweiten noch eines zur Jakobinerproblematik. Zu der ersten Frage muss man auch berücksichtigen, und das ist ja hier auch schon angeklungen, Frankreich hat ein Zentrum gehabt und die Revolution hat ja praktisch in Paris gesiegt. Das Land stand ja mehrheitlich noch 92 in Opposition zu Paris. Und sodann in Frankreich sind vier Revolutionen zusammengekommen. Die des Adels, die Prä-Revolution von 1789, des Bürgertums, dann die der Sans-Culottes und die der Bauern. In Deutschland gab es schon mal keinen Adel, der stark genug gewesen wäre, gegen das Fürstentum zu frontieren. Das muss man auch berücksichtigen. Es gab dagegen, der Meinung bin ich durchaus, ein nicht unbedeutendes Bürgertum, aber es war, wie Herr Reinhardt schon gesagt hat, zum Teil im Dienst der Fürsten. Richtig. Soweit es wirtschaftlich tätig war, war es politisch großenteils uninteressiert. Dann die Revolutionsanregungen wurden bald in Deutschland als Fremdimport abgelehnt. Ich habe mich mit den Volkserhebungen auf dem linken Rheinufer zwischen 1789 und 92 ein wenig befasst. Diese Erhebungen waren zwar inspiriert durch die Vorgänge in Frankreich, aber sie haben lokale Ursachen. Zum Teil nicht mal Ursachen der Opposition gegen den Feudalismus, sondern innerstädtische Bürger gegen Magistrat oder gegen unbeliebte Beamte oder Zünfte gegen Studenten und so weiter. Und sie wurden durch die Fürsten beigelegt, durch Konzessionen und dann war wieder Ruhe. Und als die französischen Truppen einrückten, 92, hatte man vor allem Angst vor den sogenannten Jakobinern, die mitkamen und die man nicht haben wollte im eigenen Land. Also die Ablehnung des Fremden spielte schon sehr früh eine Rolle. Kommt hinzu, das ist auch schon gestern angeklungen, die französischen Generäle lehnten jede Unterstützung der Revolutionsfreunde in Deutschland ab. Und zwar schon 1796 unter dem Direktorium, das hat Herr Reinhardt vorhin ja auch schon erwähnt, und dann 1800 nochmals unter dem Konsulat. Dies zur Frage warum es in Deutschland keine Revolution gegeben hat. Noch etwas anderes, mir fiel auf, dass Herr Reinhardt nur zu Mainz, zur Mainzer Republik, nur die Edition von Scheel erwähnt hat. Das war natürlich wahrscheinlich in Ihren Anmerkungen, würden die anderen Arbeiten auch stehen, nämlich von Blenning, ja, von Dreyfus, Dreyfus und Franz Dumont. Diese drei Arbeiten relativieren sehr stark die Ergebnisse Scheels. Dann ist eine Frage, wie stark war das soziale Engagement der Jakobiner? Dazu ist hier auch schon Verschiedenes gesagt worden. Ich möchte nur das Problem jetzt nur andeuten. Dann überhaupt, wer war Jakobiner da gibt es also die verschiedensten Spielarten. 89, 91, ja. 93 waren es nur die Anhänger Robespierres, wie Herr Frankowitsch gestern gesagt hat. Meiner Ansicht nach waren die am weitestgehenden deutschen Jakobus, wenn ich mal den Begriff, der nun einmal eingeführt ist, übernehme, die am weitesten gehenden deutschen Jakobiner waren Girondisten, wie Oelsner, über den jetzt eine sehr gute Arbeit von Deinert erschienen ist, Rebmann, über den auch ebenfalls eine sehr gute, umfassende neue Arbeit von Kara erschienen ist, und selbst Forster hat sich in der Phase des Terrors dann von der Revolution abgewandt. Rebmann, also Oelsner und Oelsner ebenfalls, er floh nach dem Sturz der Jakobiner aus Frankreich, und Rebmann und Görres, für sie waren auch diese Phase ganz entscheidend für ihre später ablehnende Reaktion gegen die Revolution. Dann wollte ich noch sagen, man muss auch den Einfluss der amerikanischen Revolution ganz sicher berücksichtigen, die vor 1789 einen enormen Widerhall in Frankreich gefunden, in Deutschland gefunden hat. In Italien. Ja. Auch in Italien. Eben, zum Beispiel auch in der Toskana. Ma non nell'età giacobina, Ja, das sind einige Bemerkungen, ich möchte das jetzt nicht zu lang aussehen. Ja, nur noch ein Punkt der Kontinuität, den Herr Reinhalter so interessant behandelt hat. Dabei ist mir die Frage gekommen, gab es auch eine personelle Kontinuität zwischen den Jakobinern und den sogenannten Demagogen der Zeit ab 1817. Natürlich konnten diese Leute, die früher Jakobiner gewesen waren, nicht mehr Studenten sein in der Zeit nach 1817 aus Altersgründen. Aber es gibt auch sonst keine Kontinuität, glaube ich. Diese Studenten, die am Wartburgfest teilnahmen und die sie unterstützenden Kreise waren in Nord- und Mitteldeutschland, beheimatet werden die Jakobiner, wie Scheel ja gezeigt hat, in Süddeutschland ursprünglich einen starken Anhang gehabt haben. Ich sehe vielmehr eine ganz interessante Entwicklung, der man mal nachgehen müsste. Die süddeutschen Jakobiner gingen zum Teil in der Staatsverwaltung der Reformzeit auf und wurden ganz sozusagen staatserhaltende Beamte. Es ist also hier der umgekehrte Weg wie die österreich-ungarischen Jakobiner, die aus dem Beraterkreis Josef II. Und Leopold II. Kamen und dann zu Jakobinern wurden. Hier war es umgekehrt. Und es ist vielleicht bezeichnend, dass Rebmann dann endete, wir unterhielten uns gestern Abend darüber, als Vorsitzender eines Gerichts, das Todesurteile verhängte über Leute, die versucht haben, Unruhe zu stiften. Sie wurden also offenbar immer konservativer. Ich habe etwas, die bayerischen Jakobiner um 1800, da gab es noch einmal einen Versuch, eine Republik zu errichten. Richtig, ja. Untersucht. Das waren zum Teil Geschäftsleute, zum Teil Beamte. Geschäftsleute, die blieben mit ihren Geschäften oder wanderten vorübergehend ins Elsass und nach Österreich ab, und die Beamten blieben im Staatsdienst und stiegen da dann weiter auf, und die bayerische Regierung hat sogar gewusst, dass diese Leute mal sich 1800 versucht haben, eine Republik zu errichten mit Hilfe der französischen Beamten, aber sie wurden nicht verfolgt, sie wurden integriert in die Verwaltung. Vielen Dank, Herr Fürrenrohr, bitte. Ein kleiner Hinweis, weil Herr Reinhalter gesagt hat, die Wiener Jakobiner kannten sich zum Teil aus der Freimaurerloge. In den 90er Jahren kam, ich glaube aus Wien, der Vorschlag an den immerwährenden Reichstag nach Regensburg, durch einen Reichsschluss, also ein Reichsgesetz, die Freimaurerei zu verbieten. Dagegen hat eine vehemente Brandrede der damalige hannoveranische Gesandte Freiherr von Optega gehalten, mit dem freimütigen Bekenntnis, er sei selbst Freimaurer und halte ein solches Gesetz für, und hat das also weitgehend naturrechtlich argumentiert, dass in einer für uns heute sehr reizvoll zu lesenden Weise abgelehnt. Der Beschluss kam nicht zustande. Und nun das Interessante, auch der Prinzipalkommissar, die beiden letzten Prinzipalkommissare des Reichstags waren Freimaurer, die beiden Fürsten von Thurn und Taxis. Und wir haben eine Mitgliederliste der betreffenden damaligen Freimaurerloge, wo immerhin auch ein Kammerdiener und ein Handwerker mit dabei zu finden sind als Freimaurer. Das nur also, weil mehrfach die Frage auch in der Diskussion in der Pause angesprochen wurde zum Umfeld der Jakobiner. Gewisse solche aufklärerische Gedanken gingen bis weit hinauf und diskutiert wurden die Dinge, also wie gesagt auch am Reichstag, wohlgemerkt war es dann auch ein österreichischer General und Befehlshaber an der Rheinfront, der den Vorschlag machte, die Volksbewaffnung, die uns hier gerade als revolutionäre Forderung dargetan wurde, einzuführen im Wurmser. Kampf gegen Wurmser, gegen Napoleon. Wurmser war aber auch ein Mitarbeiter von Leopold. Aha, also immer wieder dasselbe. Das war mein Hinweis. Etwas erstaunt war ich, und da habe ich eine leise Frage, weil das mit meinem bisherigen Begriff kollidiert, dass Sie sagten, bei dem Mord am Kotzebue, Metternich habe vorher die Form des Staatenbundes toleriert und nun auf eine Einschränkung der Souveränität der Einzelstaaten gedrungen. Ich kenne es eigentlich bisher umgekehrt, dass Metternich nicht die Bestrebungen seines eigenen Direktorialgesandten, der früher auch mal am Reichstag war, Urs Schauenstein, zum Erfolg kommen ließ, etwa wieder übergeordnete Bundesgerichte nach dem Muster der alten obersten Reichsgerichte einzuführen, sondern auf der Souveränität der Einzelstaaten bestanden hat. Also da bin ich nun in einer kleinen Schwierigkeit, aber das gehört nicht im engeren Sinne zum Thema. Danke. Ja, vielleicht kann man sich darauf einigen, dass er vorübergehend versucht hat, die Souveränität der Einzelstaaten einzuschränken, um eben auf in allen Einzelstaaten möglichst gleichmäßige Verfolgung der Demagogen durchzusetzen, während die grundsätzliche Souveränität in staatenbündlicher Hinsicht voll erhalten blieb. Aber spetta la parola al professor Falco. Kann ich meine Fragen in Italienisch formulieren? Können Sie? Si può, perché. Ich möchte das wissen. Ich vorrei sapere questo. Esiste certamente, Reinhard lo sa meglio di me, esiste certamente un moto settario anche in Germania, società segrete anche in Germania. Queste società segrete lottano per realizzare gli ideali dei, come abbiamo detto, dei cosiddetti giacobini, di quello che noi genericamente chiamiamo giacobini tedeschi. Ecco, io vorrei sapere se c'è qualcosa di simile, questo risulta dalle memorie di De Prati, dalle memorie di Wit von Döring, che hanno parlato di questo vasto, di un consistente movimento settario in contatto anche con Buonarroti. Se poi vorrei sapere, esiste, mi pare sia stato accennato ora, esiste un sentimento antifrancese di questi giacobini tedeschi? I giacobini italiani, quando si accorgono che la rivoluzione è tradita dal direttorio, diventano antifrancesi anche per la repressione nazionale. C'è qualcosa di simile in Germania. E poi una cosa che io ho dimenticato di dire ieri e che me l'ha fatta venire in mente ora Reinhard, io cioè me l'avevo appuntato ma mi è sfuggito. Mazzini in esilio forma la giovine Europa, la giovine Europa. Nella giovine Europa c'è anche Das Junge Deutschland. E per appunto il capo, se non sbaglio, del Junges, della giovane Germania, è Weiklich, che è un collaboratore di Mazzini. Si troveranno poi anche in Inghilterra entrambi. E strano, esiste questo altro punto di contatto fra il movimento democratico italiano e il movimento democratico tedesco. Mm-hmm. Gut. Ja, vielen Dank gerade für den Hinweis, der auch so gestern richtig, schon gut in das Gesamtpanorama hineingepasst hätte. Denn was Herr Bussmann sagte von der internationalen Solidarität der Konservativen, das ist ja anscheinend auf der radikalen Seite schon früher und direkter gewesen, hat sich gerade in diesen Emigrationszirkeln in den 30er Jahren konkretisiert. Die Konservatoren imitano sempre i democratici. Ich würde nicht sagen, immer, però, alle Leute, gli uni imitano gli altri gli uni, chissà. Gut. Das war die letzte Worte. Doch noch eine. Herr Heidemann, bitte. Ja. Wenn man das gute das Pech hat, Herr Reinhalter, wie Sie, dass man so eine große Zeitung abdecken muss und noch so ein großes Thema dazu, ist natürlich für Intervent immer leicht, schlauer zu sein und Einwendungen zu finden. Also insofern ist mein Beitrag auch nichts anderes als besser Bisserei. Aber in gewisser Weise habe ich doch ein paar Einwendungen zu machen. Nicht einfach notwendig. Das erste ist beispielsweise das Thema allein. Das Adjektiv demokratisch beispielsweise scheint mir also etwas zu früh angesetzt und dann vor allem eben auch zu sehr zu verkleistern. Ich weiß, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel den Begriff emanzipatorisch oder Partizipationsbestrebungen verwenden würde, das wäre auch nicht besonders schön, wäre aber in gewisser Weise neutraler. Ich meine, der Begriff demokratisch sollte man jedenfalls doch stärker seinen politischen Sinn beibehalten und auch zeitlich so gewichten. Das nur als Anfangsbemerkung. Zweiter Punkt, die Verbindung zwischen Wartburgfest und Jakobinismus. Nur ein paar Anmerkungen dazu. Das Wartburgfest ist ja gefeiert worden, erstens zum 300-jährigen Bestehen oder Jubiläum des Thesenanschlages. Also damit zeigt sich ganz klar der große protestantische Anteil in diesem Fest. Wobei natürlich auch beispielsweise Katholiken dabei waren, wie Carlo W., also aus dem Rheinland, ganz klar. Aber das ist eben noch das Schwergewicht. Zweitens, es war das vierjährige Jubiläum der Völkerschaft bei Leipzig. Und ein großer Teil der Teilnehmer hat ja nun wirklich am Krieg teilgenommen. Beispielsweise Riemann, der Hauptsprecher, also ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz. Ein Orden, der nun extra dafür gestiftet worden war. Das heißt also, auch die soziale Wirkung dieses Festes ist relativ homogen. Es gibt eine ausgezeichnete Untersuchung in der DDR von Steiger, wo eben ganz klar ist, die Verteilung ist, sie kommen aus ganz Deutschland und sie sind alle Studenten oder Gymnasiasten. Vierte Bemerkung dazu, der Volle ist meines Erachtens ein Betriebsunfall der Burschenschaftsbewegung. Und zwar deshalb, weil er 1818 eigentlich erst im Frühjahr dazu stößt, er kommt ja aus Gießen. Und er bildet dann einen sogenannten inneren Kreis, der anfängt, sich mehr und mehr zu radikalisieren, gleichzeitig aber auch eine Minderheit innerhalb dieser Burschenschaftsbewegung zu bilden. Der Sand war beispielsweise Mitglied dieses Kreises und man kann also auch aus seinen Briefen entnehmen, dass die Diskussion zwar immer um die Einheit Deutschlands gegangen ist, aber welche Wege dazu gemacht werden sollen, beispielsweise Überlegungen zu einer Wahl oder wie auch immer, jedenfalls an die Macht zu kommen oder nicht, war, gibt es einfach nicht. Der Volle ist für meine Begriffe eigentlich ein auch politischer Ignorant im Großen und Ganzen. Und man muss das wohl auch von einem großen Teil der Burschenschaftsbewegung selber sagen, die eigentlich auch von ihrer Sozialisation her und ihrer ganzen Erziehung politisch einfach keine Erfahrung hatten. Und das war ein Punkt, der ihnen auch dann ziemlich bald das Genick gebrochen hat. Sand ist in dem Sinne kein Betriebsunfall, weil diese, wenn auch bei einer einzelnen Persönlichkeit angelegte Entwicklung, eben immer wieder sozusagen impliziert vorhanden war. Sand ist dann natürlich, so hat es Wetterlich ausgedrückt, als vortreffliches Werkzeug benutzt worden. Das war die ideale Anlassung, um wirklich da einzuschreiben. Es ging ja auch in diesem Attentat, die Auseinandersetzung seit 1817 mit Hogan und Fries und so weiter. Alles war, das kann ich mir schenken. Dritter Punkt, Hambacher Fest und die Zeit ab 1830. Da haben mir eigentlich zwei Sachen gefehlt. Es geht nicht nur bei diesem nun langsam sich herauskristallisieren, Herr Fenske hat es ja nochmal versucht, immer zu differenzieren, Strömungen zwischen Liberalismus, Demokratismus und Republikanismus, darum nun eine Republik oder eine konstitutionelle Monarchie je nach Standpunkt zu bilden. Es geht natürlich auch darum, Pressefreiheit zu bekommen, Schwurgerichte zu bekommen, die Ablösung von alten Feudallasten, die immer noch, gerade auf der bäuerlichen Bevölkerung, viel konkreter drücken als beispielsweise solche Ideen über konstante Monarchie. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir uns davon also meines Erachtens nicht außer Augen verlieren. Letzter Punkt, wenn ich nach meiner schematischen Liste hier vorgehe, um die Zeit zu sparen. Die Parteientwicklung nach 1830 in Deutschland ist eigentlich erst mit diesem Datum ungefähr anzusetzen. Ich denke immer noch an den Aufsatz von Schieder mit dem Honoration-Parteien, die sich eben bildeten. Man kann vorher wirklich nicht von Parteien sprechen. Das ist ganz klar. Das habe ich aber nicht gedacht. Ich sprach nicht von Parteien. Ja, ja, er hat ja gesagt, dass sie dann begonnen hätten. Ja, ja, aber ich wollte das nur noch mal präzisieren, weil das ein wichtiger Punkt ist, meines Erachtens. Jetzt gibt es seit 3 Jahren den Aufsatz von Langewische über die kennst du wahrscheinlich auch, über die Zusammensetzung des Frankfurter Parlaments. Und da ist doch auch ganz deutlich, wie bis in den Sommer von 1848 hinein es eigentlich dauernd Wechselwähler und Wechselstimme gegeben hat zwischen den verschiedenen Strömungen und sich eigentlich erst dann im Herbst, als es dann um die Entscheidung geht, so etwas wie eine Rekristallisation herausbildet. Ja, das in aller Kürze mein Beitrag. Wie gesagt, das sind Punkte, die meines Erachtens eben noch mit dazugehören sollten. Ja, damit ist ja also eine große Zahl von Fragen gestellt. Herr Reinhalter, wenn es geht, würde ich hier in der Öffentlichkeit die Dinge hervorheben, die auch im Interesse des Vergleiches mit Italien interessant sind. Wir sind ja bei unseren hiesigen Seminaren immer in einer Gefahr, dass nämlich so wie jetzt in einem solchen Diskurs dann sehr spezielle innerdeutsche Probleme oder nach anderen Vorträgen inneritalienische Probleme diskutiert werden, die so wichtig sie für Jakobinismus und Demokratie sind, vielleicht hier in unserem Zusammenhang ein wenig zurücktreten müssen, damit eben die Vergleichsebenen und die Ähnlichkeiten oder die Unähnlichkeiten schärfer herauskommen. Also wenn es geht, bitte vor allen Dingen das jetzt, was beide interessiert und das andere hinterher. Gut, ja, das waren also sehr viele Fragen und ich bitte um Verständnis, wenn ich darauf nur kursorisch antworten kann. Einzelne Fragen werden ja noch weiter zu vertiefen. Ich gehe wieder chronologisch vor. Zunächst der Einwand, Differenzierung gemäßigte liberale Jakobiner, ob das primär ein Problem der Forschung wäre. Sicher auch, aber nicht nur. Ich kann also hier jetzt nur über meine eigenen Forschungen sprechen in Bezug auf die Habsburger Monarchie, wo also tatsächlich sich unterschiedliche Auffassungen unter den Jakobinern herauskristallisierten, vor allem über die politische Vorgangsweise. Und es gab Jakobiner, die also radikale theoretische Forderungen aufstellten, aber andererseits nicht bereit waren, diese Forderungen über den Weg einer Revolution durchzusetzen. Also ich spreche jetzt mehr die politisch-praktische Ebene an. War das in Deutschland nicht auch so? Das war in Deutschland, meine ich, nicht so stark wie in der Habsburger Monarchie. Daher ist es auch schwieriger, in Deutschland hier zu unterscheiden. Und dann kommt noch hinzu, weil eben in der Folge von Grab diese scharfe Trennung gezogen wurde zwischen liberalen Aufklärern und eigentlichen revolutionären Demokraten, dass also das Spektrum revolutionäre Demokraten nicht mehr weiter aufgefächert wurde, sondern man hat alles einfach, was also über liberales, aufklärisches Gedankengut hinausging, unter dem Sammelbegriff revolutionäre Demokraten, ohne weiter zu differenzieren, zusammengefasst. Das trifft besonders stark, meine ich, auf Deutschland zu. Und dieses Problem habe ich eben jetzt aufgegriffen in Bezug auf die Habsburger Monarchie untersucht. Und da bin ich eben zur Differenzierung gemäßig liberal gekommen. Die Forderungen der Jakobiner, das habe ich aber in meinem Referat erwähnt, sind im Grunde in der Forderung nach politischer Freiheit stecken geblieben. Einzelne haben auch die soziale Freiheit verlangt, aber die Mehrheit ist eben in der Forderung nach politischer Freiheit stecken geblieben. Ich sehe keinen Widerspruch zwischen der nationalen Frage und dem Kosmopolitismus. Da sehe ich also keinen Widerspruch, den Sie hier zu entwickeln versuchten. Im Gegenteil, nicht Deutschland, Deutschland war ja zerrissen in zahlreiche Territorien und den Jakobinern kam es darauf an, die Einheit zu forcieren, den Zusammenschluss zu forcieren und darauf aufbauen sollte nach dem Vorbild Frankreichs ein Kosmopolitismus entstehen, eine kosmopolitische Einstellung entstehen, aber unter der Voraussetzung, dass zunächst einmal natürlich die Einigung zustande kommen könnte. Grenzziehung zwischen liberal-demokratisch, die Herr Fenske erwähnt hat, da sind wir also völlig d'accord. Ich gebe zu, dass vielleicht die Zäsur 1815 in meinem Referat ein bisschen zu scharf herausgekommen ist. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass ich ja 1815 auch sehe oder gerade sehe im Hinblick auf die Weiterführung der Jakobinerfrage. Und da würde ich meinen, ist vielleicht doch eben 1815, 1817 zumindest ein wichtiger Übergang. Selbstverständlich kam es zur Abspaltung zwischen liberalen und radikalen Demokraten erst nach 1830. Die Ursachen dafür liegen einerseits in der vorher vielleicht noch mangelnden theoretischen Fundierung, andererseits im sehr repressiven System, das haben Sie ja erwähnt, vor 1830. Und zu diesen Abspaltungen kommt es ja erst nach 1830 in einzelnen deutschen Territorien. Herrn Weiß kann ich also nur weitgehend zustimmen. Die Frage, warum also in Deutschland keine Revolution, das waren ja eigentlich nur Ergänzungen zu meinem Referat. Ich habe auch die Bedeutung der amerikanischen Revolution ausgeklammert, das war sicher ein gewisser Mangel. Der Einfluss war sehr bedeutsam, auch in der Habsburger Monarchie, wo ja Riedel sich schon in Florenz mit Leopold II. Über die amerikanische Revolution, über den Konstitutionalismus unterhalten hat, und Riedel hat ja auch 1791 in Wien einen Verfassungsentwurf mit einer beigelegten Wahlordnung eingebracht, den ich also ideengeschichtlich sehr interessant finde. Dieser Verfassungsentwurf konnte nicht verwirklicht werden. Was die Kontinuität betrifft, das war ja, würde ich meinen, das Hauptanliegen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, diesen Aspekt herauszuarbeiten. Ich glaube, ich bin vorsichtig in der Kontinuitätsfrage und bin nicht der Meinung von Herrn Grab, dass diese Kontinuität sehr stark war und dass sie sozusagen linear von 1789 bis 1848 sich heraufentwickelt hat. Da waren auch Brüche selbstverständlich und Verschiebungen. Aber neben der ideengeschichtlichen Kontinuität, glaube ich, gibt es auch eine personelle. Sie war nicht stark, aber Söhne von Jakobinern, Metternich, Heinzen, waren dann 1848, 49 wieder an vorderster Front in der Revolution tätig. Also auch personelle Kontinuitäten lassen sich, wenn auch in bescheidenem Ausmaß, feststellen. Interessant finde ich Ihren Hinweis, dem müsste man also noch näher nachgehen, der süddeutschen Jakobiner, wo Sie also darauf hingewiesen haben, dass hier die Entwicklung umgekehrt lief im Vergleich zur Habsburger Monarchie. Da möchte ich allerdings hinzufügen, dass in Österreich eben diese Beamten, die ich als Träger des Jakobinismus besonders hervorgehoben habe, dass diese Beamten zum Teil 1792, als sie vor der Entscheidung standen, was nun, sich zum Teil aus opportunistischen Gründen, zum Teil auch aus Karrieregründen, auch diesen Aspekt sollte man nicht unterschätzen, sich nun der neuen restaurativen Politik anschlossen und sich mit ihr identifizierten. Das waren zum Teil auch kritische Josephiner. Man könnte sagen, dass es hier jetzt drei Hauptströmungen gab im österreichischen Beamtentum um 1792. Eine Strömung in Richtung, wir können uns also mit diesem neuen restaurativen System nicht identifizieren. Dieses System bedeutet den Bruch mit den josephinisch-leopoldinischen Reformen. Wir wollen auf den Kaiser einwirken und auf die Regierungsmitglieder einwirken, um doch noch vielleicht eine Änderung des politischen Konzepts zu erreichen. Aus Enttäuschung wurden die dann, weil sie mit ihren Vorstellungen nicht durchkamen, zu Jakobinern. Die zweite Strömung, das war die, würde ich meinen, eher opportunistische, also ehemalige josephinische-leopoldinische Beamte, die sich nun ganz in den Dienst der neuen Politik stellten, um auch weiterzukommen. Und die dritte Gruppe, das waren die, die vollkommen resignierten. Die vollkommen, auch solche Josephiner gab es, die sich in das Privatleben zurückzogen aus Enttäuschung und die nicht mehr politisch hervortraten. Interessant ist die Frage von Herrn Fürnrohr, die ich in einem größeren Zusammenhang sehe. Ich habe also untersucht ein bisschen das Verhältnis zwischen Geheimgesellschaften, Freimaurerei, der Herr Frankovic weiß das, und Jakobinismus in der Habsburger Monarchie, auch in Deutschland. Da gibt es sehr, sehr komplexe Zusammenhänge, auf die ich hier jetzt nicht mehr näher eingehen kann. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich kann nur mich auf einige wenige Bemerkungen beschränken. Es gab einen direkten Zusammenhang zwischen Teile der Freimaurerei und dem Jakobinismus. Was Österreich betrifft, lässt sich aufgrund der fast lückenlos vorhandenen Freimaurerakten und Mitgliederverzeichnisse, die auf das Freimaurerpatent Josef II. Zurückzuführen sind, lässt sich nachweisen, dass fast alle Jakobiner Mitglieder von Freimaurerlogen gewesen sind. Also eine überwältigende Mehrheit, ich würde ja so meinen, um das in Prozentsätzen auszudrücken, ca. 90%. Das bedeutet aber nicht, dass die Freimaurerlogen in der Habsburger Monarchie demokratisch eingestellt gewesen wären. Das war nur ein Teil. Daneben gab es in den Freimaurerlogen die unterschiedlichsten politischen Richtungen, auch sehr starke konservative Kräfte selbstverständlich. Wie der schon erwähnte Leopold Alois Hoffmann, der hier auch eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und ich glaube, wir dürfen diese Frage der Institutionen nicht nur einschränken auf die Freimaurergesellschaften, Geheimgesellschaften, sondern wir müssen überhaupt die aufgeklärten Sozietäten stärker berücksichtigen, wie zum Beispiel auch Gelehrtengesellschaften, wo ein starker Politisierungsprozess stattfand. Das gilt auch für Deutschland, Lesegesellschaften, ökonomische Gesellschaften, patriotische Gesellschaften und so weiter. Also auch das ist sicher ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Einschätzung und Beurteilung des späteren Jakobinismus. Zu Herrn Frankovic, ja, das habe ich also ein bisschen ausgeklammert, vor allem was den Vormärz betrifft, das breite Problemfeld der Geheimgesellschaften, wo sich gewisse Parallelen zu Italien herstellen lassen. Sie erwähnten also Mazzinis junges Europa und das junge Deutschland, das habe ich nicht erwähnt, ich hätte das wohl müssen im Zusammenhang mit meinen Ausführungen, ja, im Zusammenhang mit meinen Ausführungen über Sozialisten, frühen Sozialisten, die also in das Ausland mussten, um dort die Propaganda und Organisationen aufzubauen. Und es ist interessant, dass ja alle diese Geheimgesellschaften im Ausland entstanden sind und nicht in Deutschland, aufgrund natürlich der politischen Strukturen, die dort vorherrschend waren. Ja, jetzt zum Schluss noch zu den interessanten und kritischen Einwänden von Herrn Heidemann. Ich stimme also weitgehend mit Ihnen überein. Ich möchte also nur die Punkte herausgreifen, wo ich unterschiedlicher Auffassung bin. Ein großes Problem ist eben wieder die begriffliche Seite demokratische Bewegungen. Die haben Sie angesprochen. Nun, wenn man also streng von der Begriffsgeschichte ausgeht, Herr Heidemann, dann müsste man wohl sagen, dass der Begriff ja schon im 18. Jahrhundert entstanden ist, auch als politischer Begriff im 18. Jahrhundert, und dass auf solche Erscheinungen wie zum Beispiel Jakobinismus sich der Begriff sehr wohl anwenden lässt. Und ich meine, dass der Begriff demokratisch eben aus der Zeit heraus interpretiert werden muss, und es ist ja die Aufgabe des Historikers, den begrifflichen Wandel. Sicher kann man also den Begriff demokratisch im Vormärz nicht vergleichen mit den jakobinischen Vorstellungen, obwohl es auch gewisse Überschneidungen und Gemeinsamkeiten gibt. Die Aufgabe des Historikers ist ja, den begrifflichen Wandel auch aufzuzeigen, und das kann man ja am Beispiel der demokratischen Entwicklung von 1789 bis 1848, glaube ich, sehr schön verdeutlichen. Ich will nur sagen, vielleicht der Begriff als Thema für Frankreich. Ja, besser, ja. Ja, aber nicht. Ja, ich glaube, das wäre hier, ich bin ja gerne bereit, das wäre ein schönes Seminarthema, ein neues. Ja, können Sie gleich beim Mittagessen, bitte. Ja, Wartburgfest bin ich völlig Ihrer Meinung, Fohlen auch. Bei Fohlen möchte ich noch hinzufügen, kam es mir vor allem darauf an, im Zusammenhang mit der Kontinuitätsfrage, das war ja mein Hauptanliegen, eben auf das jakobinische Gedankengut, das von Fohlen rezipiert wurde, aufzuzeigen. Nicht? Ich habe ja auf das Ideenkonglomerat bei Fohlen hingewiesen, dass hier also die verschiedensten Vorstellungen zusammengefasst wurden. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass also vor allem in der praktischen Politik Fohlen ja gescheitert ist. Er hatte auch kein klares praktisches Konzept zur Durchsetzung seiner theoretischen Vorstellungen entwickelt. Hambacher Fest habe ich erwähnt, die Forderungen nach Pressefreiheit, Ablösung von Feudallasten. Ich habe also vor allem auf die Forderungen nach Beseitigung der sozial drückenden Lasten hingewiesen, das ist klar, da gibt es auch genügend Arbeiten darüber. Die Parteienentwicklung zum Schluss noch schnell in Deutschland nach 1830. Ja, ich glaube, dass wir hier eben unterscheiden müssen zwischen Vorformen oder Frühformen politischer Parteien. Ich sprach von Gruppierungen, vorsichtigerweise, um den Begriff Parteien noch nicht zu verwenden, wobei sicher diese Vorformen sich in die Zeit der Aufklärung zurückführen lassen, denn es gibt ja auch schon bei diesen Sozietäten, die ich vorhin erwähnte, in Beantwortung der Frage von Herrn Fürndrohr, gibt es schon auch auf der Ebene der Organisationsstrukturen interessante Vorformen, die dann von späteren Parteien wieder aufgenommen und weiterentwickelt wurden, auch in der Frage der ideologischen Zielsetzung und so weiter. Aber das sind alles noch keine Parteien, wie sie dann nach 1848, 49 entstanden sind. Ich meine eben, dass nach 1830 die Konturen dieser Gruppierungen schärfer geworden sind. Man kann also die verschiedenen ideologischen Gruppierungen nun etwas besser fassen als noch vorher. Wobei hier entscheidend war natürlich auch in Bezug auf die Demokratiefrage die Abspaltung des radikalen Demokratismus vom Liberalismus. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir haben allen Teilnehmern an der Diskussion, vor allen Dingen Herrn Reinalter, für diese vielen zusätzlichen Erläuterungen und Erklärungen zu danken. Aber wir müssen, wenn man eine lange Diskussion macht, muss man sie bis zu Ende führen und aushalten. Wir müssen jetzt nochmal auf gestern zurück, denn Herr Corsini war ja noch nicht fertig. Und er hatte ja noch den Wunsch geäußert, noch eine ganz kurze Stellungnahme eben zu Herrn Frankovic zu geben, die er natürlich in Italienisch vortragen kann. Ciascuno capisce se già la luce non occorre fare la traduzione. E sulla relazione così completa, panoramica, ampia dell'amico Frankovic, io ho due considerazioni da fare. Una di dettaglio, ma forse neanche molto di dettaglio, perché pur riguardando la posizione di una persona si estende un poco a consentire di comprendere la posizione di tutti coloro che nei possedimenti austriaci in Italia hanno assunto una determinata posizione a favore della monarchia asburgica. Parlo del caso Salvotti. L'altra invece è una considerazione più profonda che posso soltanto, visto la mancanza di tempo, proporre per una meditazione ulteriore, perché non avremo tempo di sicuro per poterla neanche rapidamente illustrare. La prima è quella di Salvotti. Sulla persona di Salvotti ormai è stata fatta un poco anche giustizia di questi giudizi eccessivamente pesanti che sono stati dati, vero, su questo Trentino, di cui si sa, vero, qual è stata il ruolo che ha giocato nel 21, ma poi anche nella monarchia asburgica per anni successivi, tant'è vero che è stato poi membro del Consiglio dell'Impero dal 51, fino al 61. E pertanto non è su questo che mi interessa insistere, se fosse cattivo, se fosse buono, se fosse l'inquisitore feroce o meno. È sulla posizione politica che io credo che vada, rivista. E anni fa, ma non sono arrivato poi a pubblicare, me ne sono occupato per altri motivi. C'è una lettera, che credo sia del 53, diretta da Salvotti a Paidino Zaiotti, al Paidino Zaiotti, al figlio. E quando il Salvotti è stato nominato membro del Consiglio dell'Impero, in rappresentanza, era una rappresentanza di chiamata, in rappresentanza della nazione italiana. E naturalmente la stampa, specialmente lombarda, si è ribellata a questo fatto, Come può un Salvotti rappresentare i sudditi di nazione italiana nel Consiglio dell'Impero, il Salvotti che è stato l'inquisitore dei processi del 21 e tutto quello che davvero, nella storiografia e anche nel sentimento coevo di questo primo risorgimento si può immaginare. La risposta di Salvotti a pari Desaioti è interessantissima. Dice, ma perché questi patrioti italiani se la prendono con me? Io mi sento, va bene, vero, liberale come loro. Sono nato italiano, ho studiato in lingua italiana, la mia cultura è di formazione italiana. Che cosa mi distingue da essi? Mi distingue il problema internazionale. Io credo alla necessità della sopravvivenza e dell'irrobustimento della monarchia asburgica, loro lo vogliono distruggere. Se non ci fosse questo di mezzo, va bene, vero, io va bene, vero, mi sentirei sulla stessa identica, va bene, vero, posizione di loro. Questa è una posizione politica che deve indurci a rivedere, va bene, vero, i giudizi sulla persona. Ma questo è la prima considerazione di dettaglio. Quella di sostanza, e qui devo dire che mi permetta Frankovic di dire che sono ben rimasto un poco ieri meravigliato nel sentire due affermazioni, forse è stato nell'espressione più che nel concetto, che però mi sembra valga la pena di riconsiderare. Il risorgimento italiano ha un'origine, è di origine democratica e di origine di sinistra. Cioè il risorgimento italiano viene direttamente dalla corrente democratico radicale. Sulle origini cronologiche e ideologiche del risorgimento italiano sono stati versati tanti di quei fiumi di pagine e di inchiostro che io non posso evidentemente neanche cercare di riassumere qui. Ma questa accentuazione o questo voler isolare, va bene, vero, l'importanza di una corrente rispetto alle altre correnti e mi ha lasciato, ripeto, un poco preoccupato e un poco stupito, perché non c'è nessun dubbio, è venuto fuori anche dalla relazione Reinhardt e da altri interventi, che c'è una matrice precedente, una matrice comune che è quella dell'illuminismo, dalla quale poi, va bene, vero, si sono differenziate la tesi che è stata qui riportata, le varie correnti, quella moderata liberale, quella radicale e più democratica, diciamo così. E questo, a mio avviso, rischia di travolgere tutta quell'interpretazione del periodo tra le rivoluzioni che ieri, l'altro ieri, nella brevissima introduzione che avevo fatto, ho detto per l'Italia coincide con il periodo del risorgimento, con lo sviluppo ideologico e delle correnti politiche del risorgimento, perché dal 50 in poi prevale la questione diplomatica militare. Ecco, volevo se Frankovic un poco, lasciando magari in pace i Salvotti perché non ne abbiamo tempo, ma se volesse ulteriormente chiarire qual era effettivamente il suo giudizio intorno a questo problema. L'amico Corsini approfitta del digiuno, della stanchezza, per esigere da me una risposta. No. Faccio per dire, è una battuta. E io ho detto semplicemente questo, che la concezione di unificazione politica, l'unità politica dell'Italia, viene per la prima volta formulata dal movimento giacobino. E in questo mi pare che non sia controverso. Ci sono stati prima radicati di Passeramo, che era peggio ancora dei giacobini per radicalismo, e altri tanti, però politicamente porre la possibilità di un'Italia unita sono i giacobini i primi a dire. Sì, allora l'aspetto è che il risorgimento italiano nasca col giacobino. immobilismo, non lo dico io, l'ha detto Benedetto Croce nella storia di Napoli. Benedetto Croce, i primi martiri del Risorgimento io volevo confermare questo. Per quanto poi riguarda il Salvotti, che è una lunga polemica fra me e la... Io non ho nessuna simpatia per questo, un po' perché l'inquisitore, il poliziotto e tutta gente non simpatica, almeno a me. E, è un ex massone, è un ex napoleonide, e ricordiamoci, a me anche questa la gente che cambia così, e poi si mette al servizio, non non del Sacro Romano Impero, di una politica reazionaria. Ora in questo io sono d'accordo con i marxisti, e bisogna giudicare quale movimento porta al miglioramento dell'umanità, non certo la vecchia Austria di Francesco II di Ferdinando, quella di Maria Teresa, di Giuseppe II, di Pietro Leopoldo, ma quell'Austria che vuole reprimere gli italiani, con quale diritto? Con quale diritto un nobile viennese pretende di essere più, di poter sottomettere un Confalonieri o un Dandolo o gente di questo genere? Ecco, questo io me lo domando. E tu, italiano, ti metti al servizio di questa gente nel modo più canagliesco. Il più è diretto al Salvotti, vero? Salvotti, allievo di Savigny, uomo di una cultura vastissima, uomo, si mette al servizio di questo. Quando Confalonieri mi chiede, mi presta un codice perché io sappia come debba regolarmi, non ho avvocato, mi dia il codice perché io in base al codice mi possa difendere. Ora, il codice austriaco diceva, se non sbaglio, fino a che il reo non è confesso, non gli si può neanche infliggere la condanna a morte. Bisogna che confessi, allora può essere condannata a morte. E il Salvotti glielo rifiuta e gli dice: lei non ha bisogno né del codice né dell'avvocato, il suo avvocato sono io, Salvotti, quello che lo vuol condannare. E via, no. E Confalonieri rispose in modo limpidissimo, disse: è molto difficile, è un mestiere molto difficile fare l'avvocato, il giudice e il pubblico ministero nello stesso tempo, e aveva perfettamente ragione. Per questa è la mia antipatia personale. Va bene, che poi è un grande amore. Spero di aver chiarito, io non dico. Questa seconda parte la prima era che mi interessava, perché il problema dell'origine del Risorgimento è un problema estremamente, il concetto di unità il Risorgimento nasce da meglio che non affrontiamo il tema, perché dal rinnovamento culturale italiano. Ja, lassen wir mal den Salvotti beiseite. Es ist ja höchst interessant, dass ganz verschiedene Interpretationsansätze zum Risorgimento hier jetzt noch einmal vorgetragen worden sind. Aber vielleicht könnte man ja auch noch sagen, wenn es um die großen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts geht, dass eben das übernationale Prinzip der Habsburger Monarchie und das nationale Prinzip der Italiener und der anderen eben zwei in sich konsequente und auch irgendwo legitime Prinzipien waren, die eben aufeinander gestoßen sind. Aber damit würde man eine weitere Diskussion eröffnen, was ich jetzt nicht will. Nur, ich möchte noch daran erinnern, dass unser verehrter Freund Valsecchi, der ja auf so vielen Seminaren hier bei uns gewesen ist und gesprochen und moderiert hat, dass der ja in einem seiner letzten Aufsätze in diesem Sammelband doch wieder sehr deutlich ausgesprochen hat, dass eben erst die Französische Revolution in Italien ein modernes Nationalbewusstsein hervorgebracht hat, was mutatis mutandis ja auch für Deutschland gilt, und insofern eine große Gemeinsamkeit und auch die innere Rechtfertigung dieses Themas gibt. Da sind wir also bei der Frage, von wo ab es dieses neue, moderne Nationalbewusstsein gegeben hat, und darin wird vielleicht in der Beantwortung dieser Frage auch die Frage nach der Einwirkung von Aufklärung und Jakobinismus Ihre Antwort finden können. Damit können wir für heute schließen. Wir haben heute länger gearbeitet, dafür ist eben heute Nachmittag keine Sitzung. Morgen früh um halb zehn geht es also hier. Nein.